Leute, heute können wir nicht so trödeln. Ich habe noch viel zu tun. Ich bin jetzt Laubenpieper. Wie viel Trinkgeld möchten Sie dafür geben? Geh den ersten Schritt und frag nicht gleich nach der gesamten Lösung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Mein Name ist Stefan und hier ist der Mann, der sämtliche Reality-Shows im deutschen Fernsehen kennt, unser Experte. Hi René. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir, da draußen an den digitalen Fernsehgeräten, heute zur 157. Ausgabe. Stimmt. An diesem wunderschönen 5. Februar 2025. Wunderschön. Und heute wie immer mit dabei, kurz und knapp, Marc. Hallo. Hallo. Schön, dass ich heute Zeit habe. Geht uns auch so. Ja. Wie können wir dir helfen? Ja, wo fange ich da an? Vielleicht erstmal damit, dass sie mir erzählt, was ihr so in den letzten zwei Wochen Nein, so erlebt habt. Wir müssen zurückspulen, Marc. Ich möchte bitte, dass deine Begrüßung ordnungsgemäß. Ja, da fehlt noch du, was. Bist du zu lange im Urlaub gewesen oder was? Ich habe vielleicht andere Dinge im Kopf. Aber dazu gleich mehr. Okay. Oh. Sehr gerne. Also, ich begrüße euch hier im Studio, das heißt bei René auf der Arbeit. Und um zu wissen, was für ein Hauruckschuppen das hier ist. Ich komme gerade vom Männerklo und dort war ein lustiger Aushang, wie so oft. Und diesmal war dort zu lesen, wie hieß es? Da gab es so einige lustige Sachen. Bitte nur im Sitzen. Das eine fällt mir gerade nicht rein. Er und sie sitzen auf der Wiese, schauen in den Nachthimmel und sie sagt, so schön wie diese leuchten, oder? Und er sagt, holst du mir endlich einen runter? Das hängt auf dem Klo? Das hängt auf dem Klo, aber das andere war noch lustiger. Aber das habe ich zum Glück jetzt vergessen. Marc hat hier ein Glas Cola zu stehen. Ich vermute ganz stark, dass er heute noch mal im Laufe des Tages auf die Toilette muss. Das heißt, nach der Pause. Abwarten. Jedenfalls, die Begrüßung an die Leute da draußen darf natürlich nicht fehlen. Natürlich. Ja. Ich begrüße euch wie immer zu einer weiteren Ausgabe von Biete Unterhaltung, Suche Zuhörer und liebe Leute hier im Studio. Wir haben doch so viel Sendung. Los geht's. Ja, das war der Trigger. Jetzt können wir wissen. Thema. Genau. Jetzt wir kriegen die nicht mehr groß. Ja. Gut. Ich muss gleich mal vorbrechen, weil ich bin natürlich vorbildlich gewesen. Ich habe mir einen unserer letzten Podcasts angehört zum Thema Anbieterwechsel. Oh. Und der Tipp war gar nicht schlecht, denn ich habe verglichen und habe festgestellt, dass ich 100 Euro im Monat sparen kann. Im Jahr natürlich. 100 Euro im Jahr sparen Immerhin. Kann. Und mit Bonus nochmal zusätzlich 200 Euro bekomme. Mhm. Die kann man jetzt auf die zwei Jahre Vertragslaufzeit zählen. Das sind 200 Euro pro Jahr. Ja. Genau, also fand ich cool, wollte ich mitnehmen. Hab also prompt bei meinem alten Anbieter, habe ich nicht gekündigt, weil das macht ja der neue Anbieter. Hab also, das war eine Sache von 5 Minuten, beim neuen Anbieter meine Daten eingegeben und der sagte, alles klar, klappt, wir machen so schnell wie möglich Übernahme, wir kündigen für dich, alles fein. So, und heute hatte ich eine Mail im Kasten. Ja, der alte Anbieter sagt, ist nichts mit Kündigen. Wir müssen noch bis Oktober warten. Nochmal kurz auf die Uhr geguckt, wir haben Februar. So. Was ist da schiefgelaufen, René? Ich bin der Sache auf den Grund gegangen und es ist tatsächlich Deine so. Deine 2 Jahre sind noch nicht um. Nein, ich bin seit 2017 bei dem alten Anbieter und im Oktober wurde mein Vertrag um 1 Jahr verlängert. Und jetzt denken wir ja, das geht ja gar nicht, weil, wissen wir ja, die neue Regelung ist Nach der Mindestlaufzeit monatliche Kündigungsfrist. Ja, und jetzt kommt die fehlende Information. Das gilt nur für Verträge, die nach dem 1. März 2022 abgeschlossen wurden. Disclaimer ist falsch. Anmerkung. Es gibt Anbieter, sowohl mein Handyanbieter, da bin ich seit 2004 gewesen, noch früher, weiß ich nicht, also sehr, sehr lange schon. Der wird ja auch so eine Klausel gehabt haben mit automatischer Verlängerung. Das hat ja jeder Anbieter gehabt. Ja. Bei dem bin ich so rausgekommen ohne Probleme. Ich vermute, die einen, die halten sich auch für alte Verträge an die neuen Regeln und die anderen ziehen knallhart durch. Deswegen, wenn ihr alte Verträge habt, prüft nochmal, ob die nicht auch eine automatische Verlängerung haben. Aber das war, was war das, Telefon, oder? Das war jetzt bei mir Strom gewesen. Ach, Strom, okay. Und Telefon, wo es bei mir klappte. Strom buchstabiert man S-T-R-O-M. Strom. Stromberg. Genau, also das dazu. Jetzt bin ich natürlich, mein neuer Anbieter hat jetzt das ganze Thema erstmal auf on hold gesetzt, hat gesagt, pass auf, geht jetzt ja gerade nicht. Wir informieren dich dann zu dem neu gemeldeten Termin nochmal und bis dahin kann ich jederzeit mein Anliegen zurückziehen. Ja. Und wenn ich den Vertrag bekomme, habe ich ja noch 2 Wochen Widerrufsrecht. Das heißt, ich kann, wenn ich den Vertrag bekomme, oder die Vertragsbestätigung, kann man mal gucken, ob die Stromkosten sich mittlerweile geändert haben. Ja, aber ich fand es ganz schön mies. Irgendwann in ferner Zukunft wird René tatsächlich 100 Euro im Jahr sparen können und dann kann er endlich mal wieder ein Eis für uns kaufen. Ja, das stimmt. Also letztendlich, René. Na, warte mal, ob der 100 Euro reicht. Wir sind mittlerweile bei 2,70 Euro für die Eiskugel im Winter. Das habe ich auch gesehen in der Berliner Abendshow. Ja. Ja, es gibt halt nicht so viel Eis hier in Berlin. Im Winter. Nee, das ist die Vorbereitung auf die neuen Preise im Sommer. Ach so. Mhm. Ja, aber René, du hast vorher nicht mal nachgeguckt in deinem Vertrag sozusagen, was drinsteht? Nee, weil ich davon ausginge, weil es mir nämlich ganz oft bei anderen Verträgen jetzt untergekommen ist. Viele gehen davon aus, ja. Da steht Verlängerung unbefristet und ich möchte schwören, ich habe leider keinen Screenshot gemacht. Ich habe ja gar keine anderen Verträge angeguckt. Ja. Dieses Wort unbefristet, automatische Verlängerung steht unbefristet da. Ist ja das Neue, das gibt es nicht mehr. Naja, und aber jetzt stand tatsächlich da, dass es 12 Monate sind und der Stromanbieter weiß sogar, wenn man ganz doll googelt, findet man eine Seite von dem Stromanbieter, wo steht, das betrifft nicht die Verträge von vor 2022. Ah, okay. Informieren Sie sich bitte über Ihre Kündigungsfristen. Hm. So nach dem Motto, wir haben es doch gesagt, dass Sie sich darum kümmern sollen. Es steht irgendwo im Kleingedruckten des Kleingedruckten. Ja. Naja. Also, wenn ihr unserem Tipp folgt, dann bitte vorab mal alle Verträge checken, ob da noch welche sind, die sich automatisch verlängern. Ja. Okay. Weil einfach umsteigen geht dann eben so schnell dann doch nicht. Nee, das stimmt. Das waren meine letzten 2 Wochen. Nee, das war tatsächlich mein Gast. Das will ich doch nicht hoffen. Das ist aber ein bisschen traurig. Es war, also der Zeitaufwand hat sich jetzt in Grenzen gehalten. Der war fast so lang wie die Geschichte, die ich jetzt erzählt habe. Also von daher. Wir hören im Oktober nochmal, fragen wir nochmal nach. Richtig. Danke. Ob der jetzt im Dunkeln sitzt. Ja. Na, so ist es. Marc, wie waren deine 2 Wochen? Ich jetzt schon. Also nicht, dass es mich interessieren würde, aber ich frage trotzdem. Das ist mir wichtig, dass das keinen interessiert, sonst würde ich das nicht erzählen. Also, einige werden sich noch daran erinnern, dass Tina und ich ja auf der Suche nach einer Kleingartenparzelle sind. Und wir haben da so 7,5 Eisen im Feuer. Wir haben auch schon gesagt, dass wir bei den Gartenfesten einiger Kleingartenkolonien irgendwie waren. Einfach, um sich das mal irgendwie vor Ort anzugucken, mal zu schauen, wie sehen da die Parzellen aus, wie groß sind die, was sind das eigentlich für Leute, was ist das für ein Menschenschlag. Vielleicht direkt mit dem Vorstand zu sprechen, was man eben so macht. Na jedenfalls, diese eine halbe Geschichte, weil ich ja sagte 7,5, das war etwas, eine Kolonie, die wir eigentlich schon selber ausgeschlossen hatten. Also auf der einen Seite ist irgendwie da so ein Fabrikgebäude, auf der anderen Seite ist irgendwie da noch so ein altes Berliner Wasserwerksgebäude und macht da irgendwie nicht so einen guten Eindruck. Ja, und ausgerechnet, die haben sich jetzt zurückgemeldet. Ach übrigens, wir hätten da was für euch, kommt doch mal vorbei. Stadtbezirk? Ui. Neukölln, direkt bei mir ums Eck. Wow. Das war ja so die Maßgabe dafür, dass wir, als wir anfingen zu suchen, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht 1-2 Stunden und wir erstmal da hinfahren müssen. So, das wäre schön. Es muss nicht fußläufig erreichbar sein. Das wäre nur ein 6er am Lotto. Es gibt auch Leute, die sagen, wenn es zu nah am Zuhause ist, dann geht doch ein bisschen was von diesem Gartenfeeling verloren. Aber gut, Befindlichkeiten. Also für uns ist es völlig, völlig okay. Wir laufen da eine Viertelstunde hin. Mit dem Fahrrad bist du dann gut 5 Minuten da. Ja, was willst du? Das ist gut, Das ist der absolute Knaller. Da scheißt doch auf die S-Bahn, die da durch deinen Garten fährt. Nee, ist wirklich nett. Das Fabrikgebäude gehört zu einer Firma, der es wohl wirtschaftlich nicht so gut geht. Oh. Das andere Gebäude auf der anderen Seite, was dem Wasserbetrieben irgendwie zuzuordnen ist, das ist ein altes Pumpwerk. Da gibt es aber schon ein neues Pumpwerk, das haben sie irgendwie unterirdisch angelegt. Also davon ist irgendwie auch nichts zu hören. Das ist eine relativ kleine, überschaubare Kolonie mit nur 44 Parzellen. Und die Leute dort sind super nett und das spezielle Gebäude und die spezielle Parzelle, die wir gekriegt haben, ist also schön abseits, in einem kleinen Gang und also lange Rede, kurzer Sinn, es war ein Angebot, was wir nicht ausschlagen konnten. Ja, mega. Also wir haben jetzt schon mal Ja gesagt, demnächst ist Vertragsunterzeichnung. Ab sofort dürft ihr mich nennen, einen Laubenpieper. Ja. Hey, du Laubenpieper. Und kann man sich das dann überhaupt leisten? Oh ja, das ist eigentlich für jedermann ist das, drin. Ist es im Jahr dreistellig oder vierstellig? Das ist dreistellig pro Jahr. Im unteren dreistelligen Bereich? Ja, oder im mittleren. Im mittleren. Ich glaube, ja, es pegelt sich so bei 600 Euro pro Jahr ein. Das wären dann 50 Euro im Monat. Das ist durchaus etwas, was man sich leisten Arbeit, kann. Die Arbeit, die da natürlich noch hinzukommt. Na, warte mal. Ja. Unkrautzuppen. Das kann auch Spaß machen. Naja, deswegen machst du das ja. Also, es ist Arbeit, selbstverständlich, aber auch viel Bier trinken. Es ist ein positiver Stress, ja, ist das, den man sich da Stress holt. Also, es ist ein neues, großes Hobby. So, damit haben wir einen neuen Aufzeichnungsort für die Sommermonate. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Genau. Ja. Auf der Hollywood-Schaukel in Mark, seinem Garten. Ihr dürft dann gerne jeder ein Mikrofon und eine Heckenschere mitbringen. Eine Heckenschere. Und dann wird nach Anleitung meinerseits gearbeitet. Ach so? Wie sonst auch. Ich habe Übungen, ne? Übung. Also nicht mit der Heckenschere, aber du hast wahrscheinlich jede Menge Übungen, aber hast du auch Übungen im Garten? Ich höre gerade, die Volleyball-Saison ist über den Sommer verlängert worden. Hat gehört, Stefan hätte auch gerne geholfen, aber er hatte leider keinen Bock. Ja. Es ziehen so viele Leute um, das tut mir leid, da muss ich helfen. Gut, also dann erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Und Marc hat es geschafft. Das ist durchaus natürlich auch. Damit haben wir für unsere Naturkategorie dann auch einiges an neuen Inhalten. Oh ja. Das hoffe ich doch sehr. Ich hoffe nur positive Sachen, also nicht so wie Invasion der Nacktschnecken. Maulwürfe. Ist das eine Maulwurfsgrille? Ja. Kenne ich auch noch. Gut, wunderbar. Stefan, hast du irgendwas in den letzten zwei Wochen erlebt? Ach, schön, dass ihr fragt. Warte mal ganz kurz, weil kannst du noch kurz überlegen. Ja. Stefan hat heute so ganz viele, der hat so einen zerfetzten Sprüchekalender mitgebracht. Und ich glaube, wir werden ums ein oder andere Mal hier entsprechende schlaue und motivierende Sprüche einstreuen. Mhm. Ich möchte gleich mal beginnen und dann kannst du an dieses Thema anknüpfen. Ja. Mit dem, was dir die letzten zwei Wochen unterkam. Stefan, sei, was du sein willst. Nicht, was andere erwarten. Und jetzt dein völlig von uns nicht erwartetes Erlebnis. Muss man das nicht erstmal wirken lassen? Zwei Minuten? Oder? Nee, die haben wir nicht, die zwei Minuten. Ach so, okay. Ja, wo war ich? Ich habe natürlich unseren Ausflugstipp wahrgenommen vom letzten Mal. Und du warst im? Im Ballonmuseum. Oder wie es auf Englisch heißt? Balloon Museum. Ja. Und ja, ja, wie war's? Du möchtest was sagen, René. Nee, wie war's? War cool. War cool, also hat sich gelohnt. Ich war mit einem Kumpel da und war ein schönes Erlebnis, teilweise unerwartet, weil man ja nicht so richtig eine Vorstellung hatte, was passiert da. Und war überraschend gut. Das schönste Bild, was ich gesehen habe von dir, ist das, wo du in diesem rosanen Flugzeug sitzt. Ja. Das fand ich sehr, sehr schön. Echt, ja? Ja, das würde ich, wenn ich dann gehe, auch machen. Und man kann in so ein Ballonbad reingehen, ne? Richtig, in den Swimmingpool. Also es ist ja eigentlich so ein Bällebad. Wie so ein Selfie-Museum. Ja, so könnte man es auch sagen, ja. Ja. Also es geht echt schräg los in so einem Raum, wo überall Spiegel hängen. Du musst mir ins Mikro sprechen. Achso, soll ich? Ja. Ja. Da hängen überall Spiegel und es sind so bunte Kästchen sozusagen, also totale bunte Welt. Okay. Und da machen die Leute natürlich ganz viele Fotos, ne? Und du musst halt aufpassen, überall steht ein Hinweis. Klar, wenn du jetzt Gleichgewichtsprobleme und so hast, kann das gefährlich sein, das Museum, muss man aufpassen, aber war echt schön. Wie lange bist du da durchgelaufen? Also eine gute Stunde läuft man da durch. Hast du das Gefühl, ihr wart schnell durch, weil ihr wenig fotografiert habt? Nee, wir hatten das Gefühl, dass wir viel länger da drin waren als nur eine Stunde. Also eher der positive Effekt sogar. Okay. Dass du das Gefühl hattest, das war viel länger in Wirklichkeit. Ne? Und es gibt ja Museen, da denkst du, oh Gott, da war jetzt aber schnell. Nee, es sind verschiedene Themenräume. Manchmal musst du auch warten, weil gerade schon eine Gruppe vorne drin ist in dem Raum. Und gibt zum Beispiel einen Raum mit Seifenblasen, wo du dann natürlich über deine Schuhe so eine Überzieher ziehen musst, weil sonst sind die ja immer durch. Und das war auch, gibt lustige Bilder, also du kannst ganz viele Fotos. Ach super, das sind echte Seifenblasen? Ja, ja. Ah, okay. Mit Musik und Kunst, also das wird ja immer so ein bisschen verbunden, ne? Mhm. Und das hat sich echt gelohnt, war gut. Der kleine Stefan kann jetzt in der Halle mit den Seifenblasen beim Schwimmmeister am Sprungturm abgeholt werden. Ungefähr, ja. Der kleine Stefan hat übrigens 29 Euro für ein Ticket bezahlt, ne? Das ist korrekt. Ja, ich habe 28 waren es. Warst du 28? Ah, bei Online reserviert? Ja. Mit Zeitfenster, aber es war jetzt nicht extrem voll. Man hat da locker Tickets bekommen. Gut, damit haben wir die Information nämlich auch nachgereicht, weil die fehlte beim letzten Mal. Genau. Und was ich empfehlen kann, da ist auch ein Bereich, wo man sich VR-Brillen aufsetzen kann. Okay. Und dann halt so mit VR buchstabiert man VR. Ja. Und das heißt Virtual Reality. Richtig. Zu Deutsch virtuelle Realität. Das stimmt. Also was anderes als die echte Realität. Und jetzt auf Serbo-Kroatisch. Schon mal dran. So ungefähr. Alltags. Nee, war auch sehr gut. Also das hatte mich auch mal interessiert, weil ich so eine Besonderung auch hatte. Was hast du da gesehen? Das waren auch so Kunstwerke aus Ballons, so Ballonwelten. Und die konntest du dann von allen Seiten betrachten? Genau, du konntest den Kopf dann überall drehen und das ist dann so mitgegangen. Also Marc hat ja da Erfahrung. Sollte, wenn du den Kopf mitgehen. Genau, dann musstest du, ich denke, das klappt schon. Marc hat ja da mehr Erfahrung mit VR. VR. Ja, dachte ich auch gerade so. Ja. Aber brauchst du uns nicht berichten, weil wir haben es ja schon ausführlich gehört in deinem Spiel Elite Dragon? Elite Dangerous. Ach Mensch, Elite Dangerous. Elite Dangerous. Ja. Elite. Die Milchstraßensimulation. Elite Dangerous? Elite Dangerous. Elite Dangerous, ja. Elite gefährlich heißt das. Ja, gefährliche Elite. Ja, dieses Spiel, genau deswegen werde ich jetzt meine VR-Brillen wieder entstauben. Ja, wir haben genug Werbung gemacht für das Spiel. Ja. Marc, hast du einen Spruch für uns? Ein Spruch? Du meinst so wie, ein dankbares Herz ist ein Magnet für Wunder? Das geht gut. Nein, so einen Spruch habe ich nicht. Okay, wir können nochmal einen Nachtrag zum Ballonmuseum, also Arena Berlin, ne? Nochmal konkret. Ja, alles klar. Genau. Logisch. Warte. Welches öffentliche Verkehrsmittel hält da? S-Bahn, Bus. S-Bahn auf Treptow? S-Bahn auf Treptower Park. Treptower Park. Ja. Ah ja. Genau. Bis 20.04. gibt es das noch. Yes. Und es ist super geeignet für Kinder natürlich. Ne? Am Ende gibt es natürlich so eine Merch-Abteilung, wo du auch zum Beispiel aus ein Blumenstrauß aus Ballons kaufen kannst. Und auf dem Weg zum Bahnhof, habe ich ein Mädel gesehen mit dem Blumenstrauß, habe dann gefragt, was kostet das? Und jetzt dürft ihr mal raten. Wie groß ist der? So handgroß? So hier, als wenn ich ein bisschen größer als die Hand. So groß wie ein Fußball? Ja, mindestens. Sah schön aus. 29 Euro. Nee. Marc? Das sind ja nur Luftballons, ne? Ich wollte gerade sagen, was sind denn das für Blumen? Wie viel? Ein Blumenstrauß aus Luftballons. Wie viele Luftballons sind da drin verbaut? 10, 20? Nee, war nur ein kleiner Blumenstrauß. 5? Nee, 16 Euro. Aber nein, wie viele Luftballons sind im Strauß? Ich raste aus. Kann ich dir gar nicht sagen. Ja, würde ich sagen 16 Euro. Ja, 16 Euro. Naja, aber ist auch eine schöne Erinnerung. Ich hoffe, die Luft bleibt da lange drin. Also, man kann Die Luft bleibt da lange drin. Ja. Wird sie. Natürlich. No? Okay, haben wir das auch abgehakt? Gut. Wann geht ihr hin? Keine Ahnung. Also kurze Antwort: ja. Okay. Weil wir sind vermutlich demnächst erstmal ein bisschen mit Garten beschäftigt. Tina ist ja so aufgeregt, sie hat ja schon angefangen. Das fängt erst im März an mit dem Garten. Nein, Gartensaison. Es fängt sofort an. Ist ihr neues Hobby jetzt, Garten. Es ist ja nicht so, dass du da ins gemachte Nest kommst, sondern da sind Schäden am Gebäude. Das ist eine Hütte drauf? Das ist sowas wie ein Marderschaden. Da ist natürlich eine Hütte drauf, ja. Musst du da dafür so eine Ablösesumme zahlen? War ablösefrei. Ui. Oh, ist ja wie im Fußball hier. Da hat man also richtig viel Geld gespart. Aber ist ein Bungalow quasi oder ein richtiges Gebäude? Ist das ein Bungalow oder ein richtiges Gebäude? Also ist ja ein Sommergrundstück. Das nur ein kleiner Bungalow. Das ist keine Dauerkleingartenkolonie. Genau. Ja. Das heißt, du darfst dort auch keine Heizung drin verbauen etc. Und es ist tatsächlich nur für den Sommer gedacht und nicht für die Städte. Der Bungalow hat bestimmt zwei Zimmer. Warst noch nicht drin? Doch. Also du hast ein kleines Zimmer. Du hast so einen Hauptraum wahrscheinlich. Das Nötigste. Ja, einen kleinen Hauptraum, Küche. Dann hast du eine Küche und einen kleinen Badebereich. Ja. So, Toilette und Dusche. Badebereich. Ein Swimmingpool. So eine Badeanlage. Ja, mit 5 Meter Sprungbrett. Richtig. Ja, aber ist doch cool. Da bin ich gespannt. Nächstes Mal zeigst du uns mal Fotos. Nein, wir gehen nächstes Mal hin. Aber jetzt ist es noch zu kalt. Dann müssen wir mitarbeiten. Hast du so nicht ist zugehört? Es. Achso, ich habe nicht zugehört. Schneeschippen. Geht's noch, René? Gut, dann lass uns das Thema verwechseln. Ja. Nochmal ganz kurz Luftnummer, da würde ich gerne abnehmen. Okay. Und zwar. Bist du Experte für? Nee, ich habe mal eine Frage an dich. Du hattest ja von diesem Lärmschutz erzählt. Oh, jetzt. Ja, ich möchte gerne, dass du ihn vor uns hinlegst. Wir werden natürlich beschreiben. Es ging, wenn ihr euch erinnert, ansonsten im Detail nochmal in der letzten Ausgabe, es ging um einen Lärmschutz, der ohne Strom ist und den der Stefan arbeitsbedingt bei seiner Volleyballaktivität ins Ohr steckt, damit er sich vom Lärm nicht gestört fühlt. Du hast dafür 29 Euro bezahlt. Ich habe mich natürlich gefragt, was das ist. Ja. Ne? Und jetzt war ich so neugierig und fand das so geil, so runter zu dimmen der Leute, dass ich mir sowas auch geholt habe. Ja. Ich habe für meine DB Lusimimi minus 28 habe ich 10 Euro bezahlt. Hm. Wo hast du die gekauft? Bei Amazon natürlich. Ja. Und aus China. Keine Ahnung, die sehen ungefähr so aus. Die sind ja dieselben wahrscheinlich. Ja. Die Verpackung von Renés Version ist einen Müh kleiner als das vermeintliche Original von Stefan. Ja, das ein Original ist, weiß ich nicht. Aber so. Das sind die, ja, es gibt ja also verschiedene ansonsten Typen. Ansonsten ist es das dasselbe in grün. Und ich habe mich ja gefragt, wie die funktionieren. Es ist ja keine Elektronik drin. Ich habe es jetzt rausgefunden. Es ist nur der Gummistöpsel mit einem Plastikhalterung, die man sich, also diese Gummistöpsel, die auf den normalen In-Ear-Kopfhörern sind, die man sich dann ins Ohr steckt. Das heißt, es ist ein passives Noise Cancelling, wie wir in der letzten Sendung gelernt haben. Dämmt sozusagen. Und genau, also eigentlich könntest du auch einen Finger ins Ohr stecken, hättest du denselben Effekt. Kannst du auch Oropax ins Ohr stecken. Oder Oropax, wobei du ja gesagt hast, es dämmt nur runter ein bisschen. Genau, deins ja auch, steht ja auch. Ja, ja, genau, 28 dB. Ich habe dann übrigens auch noch die verschiedenen Größen, die wahrscheinlich bei dir oder anderen Formen. Genau, ja, das war bei mir. Die Packung sieht genauso aus. Ja, also genau. Ich würde mal sagen, Materialwert 60 Cent. Ja, aber das hast du ja bei vielen Produkten. Ja. Gut, aber ich bin trotzdem zufrieden. Hast du es mal probiert? Ich habe es probiert und es ist wirklich ruhig. Ja? Ist ruhiger, ja, ja. Also du musst schon in eine Umgebung gehen, wo Musik ist oder so, wo es laut ist. Ja, genau. Nee, also ich denke, sie erfüllen ihren Zweck. Okay. Ne? Also den Zweck erfüllen sie, ob das Preis-Leistungs-Verhältnis elegant das ist oder nicht. Das ist was anderes, ja. Genau. Das ist was anderes. Wie teuer ist Oropax eigentlich? Weiß das einer? Deine Erfahrung? Weiß ich nicht, nein. Hab noch nie Oropax benutzt. Aber dazu kommt jetzt noch einer von diesen Sprüchen hier. Ja, bitte. Das passt wunderbar. Ja? Die größte Offenbarung ist die Stille. Der passende Spruch zur passenden Zeit von Mike. Ja, sehr schön. Übrigens, ich habe leider ein bisschen Zeit versetzt. Oropax kosten 19,05 Euro. Ein Einzelpaar kostet 6,25 Euro. 2,46 Euro. Wenn man es besonders günstig haben will. Ja. Ja. Nee, ich hatte, das heißt, das, was ihr euch geholt habt, ist wirtschaftlich gesehen doch deutlich nachhaltiger, weil es hält wohl deutlich länger als so eine Oropax-Dinger, die man irgendwann wegschmeißen muss. Muss man irgendwann wegwerfen. Ja, das stimmt. Ja. Ist nachhaltiger und natürlich Angebot und Nachfrage möglicherweise. Ne? Ja, es sieht schon auch cooler aus, als wenn du so einen Stöpsel drin hast. Ja. Ja. Nee, ich wollte sagen, ich hatte jetzt etwas zeitversetzt zu unserem Thema. Mit dem Lärm hatte ich das Buch, ein Buch gelesen mit dem Namen Stille. Ui, das Gegenteil von Lärm. Ja, war sehr interessant gewesen, weil da genau das thematisiert wurde, wie gut halt Stille ist. Ja. Ja, und wir hatten ja neulich, René, wir hatten ja telefoniert die Tage und da hatte ich dir auch noch von einem Produkt erzählt, was ich beim Teleshopping gesehen habe, was aber jetzt weniger mit Lärmreduzierung zu tun hat, sondern so eine Art, wie man Musik übertragen kann. Nämlich so, was war das? Schall, Knochenschall? Nee. Ja, also man soll ja über den Kieferknochen sehr gut hören können. Ja. Ja. Marc sagt das auch was. Und dann gibt es doch, ist anderes Tonabnahme das über, wird hier über Kehlkopf, ne? Gibt es ja auch, also im Militär. Ja, hier geht es darum, dass du, wenn du nicht so gut hören kannst oder dein Trommelfell kaputt ist etc., dass dann eben auch über die Knöchelchen, die Schädelknochen, über die Schädelknochen wird der Schall sozusagen ins Gehirn. Ja. Und das gibt es mittlerweile, da gibt es auch so Kopfhörer. Massentauglich als Kopfhörer. Ja. Was hat es gesagt preislich? Wir hatten noch so um die 50 Euro. Ja, also so bunt beleuchtet, wie halt heute so ist, ja. Ja, das wäre mal interessant, wenn ihr da Erfahrung habt. Also ich weiß jetzt nicht, ich meine, wenn man mit den Ohren hören kann, ist der Anwendungsfall überhaupt nicht da, über den Kieferknochen zu hören. Sache. Wie ist es, wenn dann die Ohren frei sind? Und ich glaube auch von der Qualität her wird das nicht an die Ohren rankommen. Kann ich mir auch nicht vorstellen, ja. Aber wie sagt man so schön? Alles braucht Zeit, was gut werden soll. Das war der nächste Spruch. Setz dich nicht unter Druck, wenn du etwas erreichen möchtest, sondern hab Geduld. Marc ist ja auch schon fleißig. Marc hat schon so einen riesen Stapel an Sprüchen, die er gleich hier platziert. Ich sortiere ehrlich gesagt nur aus. Ja. Damit Hörstöpsel-Thema Haken dran. Wir wissen jetzt mehr über diese Hörstöpsel. Guckt es euch an oder lasst es. Ja. Ich habe übrigens noch ein anderes interessantes Gimmick. Ich war neulich im Edeka und habe einen Automaten gesehen, wo du Kleingeld reinstecken kannst. Ich glaube, wir hatten das mal so als Meldung gehabt, dass man in irgendeinem Discounter seine Münzen in einen Automat wirft und dann kriegt man einen Wertebon und man bezahlt dann mit dem Wertebon, um an der Kasse schneller durchzukommen. Keinen Stau zu verursachen. Ja, ich habe gesehen, dass das dass dahinter natürlich auch ein Geschäft steckt, denn das gibt es tatsächlich, das Ganze heißt Coinstar. Ist ein Automat, den ich im Edeka entdeckt habe. Was? Coinstar? Edeka? Moment. Okay. Edeka? Ja, ist egal, Rewe, Edeka, sonst was. Ja, kann sein, Rewe oder Edeka, ich bin mir nicht sicher. Also, im Zweifelsfall sogar in beiden. Ja, und das Ganze hat nämlich dann den geschäftlichen Sinn auch noch. Man muss nämlich 9,9%, ich weiß nicht, wie man auf so eine Zahl Gebühr. Kommt, Gebühr bezahlen. 9,9%. Also, ja, das ist wie mit den Preisen. 1,99 Euro klingen halt deutlich günstiger als 2 Euro. Finde ich auch. Und 9,9 klingt weniger als 50%. Ja, und steht aber auch so offensiv da dran, dass man das... Ja, warnt. Das kann man schon lesen, aber es ist jetzt natürlich nicht, dass das mit einem Störer sichtbar gemacht ist. Mhm. Ja. Ja, kann man okay finden, keine Ahnung. Wenn ich jetzt überlege, dass ich 10 Euro in Münzen da reinstecke und dann 1 Euro abgeben muss, da würde ich sagen, für den 1 Euro kann die Kassiererin auch das Kleingeld durchgucken. Ja, aber stell dir mal vor, du würdest 1000 Euro da reinschütten, dann sind 99 Euro weg. Ja, ich sag mal, die Verhältnismäßigkeit ist wahrscheinlich nur gegeben, wenn du ganz viele Münzen hast, so 1-Cent-Münzen, wo das, also ich würde jetzt auch nicht 10 Euro mit 1-Cent-Münzen bezahlen. Nee. Die würde ich reinstecken und da würde ich sagen, dafür bin ich auch bereit, 1 Euro zu zahlen. Sonst hast du es nur im Glas irgendwo rumstehen. Hm. Kennst du jemanden, der schon mal 1-Cent-Münzen im hier XXL-Nutella-Glas zum Supermarkt geschliffen hat? Kommt immer seltener vor. Ich glaube, bei uns in Neukölln kommt das tatsächlich vor. Ich glaube aber, sie müssen es nicht mal annehmen. Nee, wenn es zu viel wird, ne? Ja, ich glaube, da gibt es so, Das habe ich nicht verstanden. Sie müssen es nicht mal angeben? Nee, der Discount, da muss das Geld nicht annehmen. Wenn du bezahlst, dann 1-Cent-Münzen, einen hohen Betrag, glaube ich, müssen die es nicht annehmen, weil jetzt, ich weiß nicht, wie das Wort ist. Nicht zumutbar. Ja, genau, sowas. Nee, unverhältnismäßig nicht zumutbar. Ich glaube, da gibt es was. Verkauf von Nutella an Privatpersonen nur in haushaltsüblichen Richtig. Mengen. Ja. Sowas aus der Kategorie, das muss man mit dem Verstand lösen, ja. Kannst du sehen. Ich habe auch noch einen Lifehack. Ja, Beim Einkaufen, passt zum Thema. Ich habe nämlich neulich, wo ich einkaufen war, habe ich dann meinen Einkauf eingepackt und neben mir standen älterer Mann, sage ich mal, ne? Dem ist sein Käppi dann runtergefallen, dann habe ich ihm das Käppi aufgehoben wieder, nett wie ich bin. Und hast gesagt, mach 2 Euro. Und dann, genau, Servicegebühr. Hier, ja, du gesagt, Penner, hat er gesagt, Stefan gesagt. Vielen Dank. Ne? Und dann bin ich raus, habe meinen Einkaufswagen in die Kette der Einkaufswagen wieder angehangen und dann stand er da und hat gerade einen Flachmann geleert. Und dann dachte ich, das ist ja ganz schön clever, ist der Einkaufsbeutel nicht so schwer auf dem Weg nach Hause. Sehr clever. Wisst ihr, dass diese meinst du, er hat so ein kleines, was an der Kasse steht? Eine Taschenflasche. Ja, genau. Nee, hat er so einen Metallflachmann gehabt oder hat er einfach an der Kasse aus so eine Glas, aus Glas. Die Dinger finde ich volle Abzocke, wenn man sich mal den Literpreis anguckt. Natürlich. Von so einer 5 Unverhältnismäßig. Ja, aber absolut. Ja. Aber wenn dein Gehirn einen Chantre will, dann will es einen Chantre. Ja, und das Problem ist, wenn du dir nur den Chantre für 3 Euro leisten kannst in der 0,05 Liter Flasche, also keine Ahnung, 50 Milliliter Flasche, dann gibst du die 3 Euro dafür aus, statt dir für 9 Euro die 1 Liter Flasche zu gönnen. Das ist krass, ja. Also da werden echt die Ärmsten der Ärmsten auch noch mal richtig über den Nuppel gezogen. Ja, ich fürchte, das ist seit Tausenden von Jahren ein bewährtes Konzept. Ja. Und das wird auch in Zukunft so weitergehen. In kleinen Mengen, kostet halt mehr, ne? Ja, ja. Nee, aber das ist ja wie Weihnachten. Guck dir die Schokolade an in einem Adventskalender. Echt? Wie viel Gramm sind das? Ich verstehe nicht, dass Leute das immer noch nicht gelernt haben, auf den Kilopreis zu gucken. Ja. Also das wirklich, also mach das mal. Da schüttelst du im Kopf. Ja. Hervorragender Tipp, René, weil René hat gerade so leichtfertig in den Raum geworfen, naja, das kleine Zeug ist einfach teurer. Ja, auch die großen XXL-Packungen sind im Kilopreis manchmal deutlich teurer als die sogenannten normalen Größen. Das ist nämlich, wir haben gelernt, wenn XXL dran steht, also wir haben gelernt, wenn wir es in größeren Mengen kaufen, ist es günstiger. Mhm. Ja, das haben die Discounter auch schon mitbekommen und es ist tatsächlich so, ist mir auch schon aufgefallen, man muss schon dass gucken, die größere Menge tatsächlich dann noch teurer war. Ja, also Augen auf beim Dingsbumskauf. Ne? Genau, und passend dazu ein Spruch von Marc. Ich jage das Glück nicht, ich ziehe es an. Ui. Ist der flach. Ui. Gut, ist aber der richtig flach. Und damit meinte er mich und nicht den Spruch. Ich hab noch ein, nicht dein Bauch, haha. Okay. Noch ein Geldthema. Oh ja. Geld. Ich hatte neulich eine Überweisung. Ich habe heute eine Überweisung. Neue Rubrik: getätigt. Geld, Gold, ein sorgenfreies Leben. Ja. Ich wollte 27 Euro online überweisen. Und ich war überrascht, dass beim bei der Eingabe des Betrags und im ersten Schritt eine Anmerkung, eine Meldungsbox zu sehen war, wo drin stand, der Betrag unterschreitet eine bestimmte Höhe und muss deswegen nicht mit dem üblichen Verfahren bestätigt werden. Das heißt, ich brauchte kein TAN, kein Gesicht, kein gar nichts. Ich habe einfach den Betrag eingegeben, habe gesagt, überweisen, fertig, Thema erledigt. Hat sich gut angefühlt, weil es relativ schnell ging. Mhm. Ich hoffe, es ist sicher. Ich meine, mit der Karte kann man auch bezahlen, ohne dass man PIN eingibt. Also eben, das wollte ich gerade sagen, bei der Kartenzahlung, drahtlos wollte ich sagen, drahtlos. Überleg mal, wie wir uns gegen gewehrt haben. Kontaktlos, genau. Unter 50 Euro brauchst du keinen PIN eingeben. Na, aber das schwankt bei mir. Irgendwann, du musst alle paar Male wiederholt sich das und dann musst du die PIN Ich habe das eingeben. Gefühl, wenn sich mein Bezahlverhalten ändert, dass ich dann PIN eingeben muss, weil ich habe so eine normale Summe und ich habe irgendwie im selben Laden mal weniger bezahlt. Ja? Ich musste schon wegen 2 Euro einen PIN eingeben. Und da habe ich noch zur Kassierin gesagt, ja, sicher ist sicher. Aber steht meistens steht es dann auf dem Terminal, warum dann, ne? So. Also zu viele. Ich habe es mal an der Kasse und da hatte ich auch unter 50 Euro und habe einfach nur rangehalten, wieder weggezogen, ne, aus Routine halt. Und da hat sie gesagt, nee, machen wir nochmal. Und da stand da zu viele Fehlversuche. Nee, nicht Fehlversuche, sondern zu viele Betrugsversuche. Einkäufe ohne PIN und jetzt muss man wieder die PIN. Also ich glaube auch, dass dahinter ein Mechanismus sein wird, der jetzt nicht nur an dem Betrag das festmacht, sondern an anderen Dingen auch. Genau. Gut, das System scheint zu funktionieren. Und was ja auch neu ist seit diesem Jahr, dass man, wenn du jetzt eine Überweisung machst, dann muss die in 0, nichts und kostenfrei. Die sogenannte Sofortüberweisung. Das war bisher etwas Besonderes und das haben die sich auch teuer bezahlen lassen. Ja, und jetzt gibt es aber die Regelung, nein, das müssen die kostenfrei anbieten. Ja. Also seit ich weiß, dass die Geldbeträge nicht über eine Diskette auf eine andere Diskette auf einen anderen Computer gespielt werden, sondern dass das übers Internet geht, hat mich das auch gewundert, warum sowas 2 Tage dauert. Aber 2 Tage mit dem Geld arbeiten von Millionen von Leuten, ist ja auch nicht verkehrt. Das heißt, die Überweisung, die ich heute getätigt habe, diese 27 Euro, sind heute schon auf dem anderen Konto? Nicht unbedingt, weil es gibt natürlich noch Banken, wo du explizit so einen Schalter setzen musst. Ich möchte das bitte als Sofortüberweisung machen. Ja, aber in der Regel sollte das klappen. Ne? Gerade wenn du es online machst, sollte es relativ schnell da sein. Auch. Gut, kommen wir zu den Witzen. Was? Nein. Ich hatte noch ein Gutschein. Ja, bitte. Nudging. Hatten wir vielleicht schon mal? Nudging. Nicht Gesundheit, Nudging. Fishing, Nudging. Wisst ihr, was Nudging ist? Nudging. Also Nudge. Nudging. Mit U-T-C-H? N-U-D-G-E-N. Genau. Nudge schreibt man N-U-D-G-E. Ein englisches Wort. Richtig. Ich habe dieses englische Wort noch nie gehört. Es bedeutet im Deutschen so viel wie anstupsen oder schubsen. So ist es. Oh. Und jetzt ist die Frage, in welchem Zusammenhang trifft uns das im Alltag? Geld angeht? Ja. Also wenn dich ein Mensch berührt, dann kann es sein, dass nach der Berührung dein Portemonnaie nicht mehr da ist. Ja, weil das ist nicht gemeint damit. Kleiner Tipp aus der Zauberschule, man sagt in der Zauberei, die große Bewegung verdeckt die kleine Bewegung. Genau. Und genauso ist es, die große Berührung verdeckt die kleine Berührung. Das heißt, du merkst es nicht. Ein ordentlicher Schubs in den Körper kann sein, dass eine zweite Berührung noch stattgefunden hat, die du gar nicht merkst. Mhm. Aber das ist es offenbar nicht. Gut. Nee, aber ist digital, oder was? Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass ihr da auch schon mal von betroffen war. What? Na, dann erzähl mal. Detail. Ich erzähle ein Beispiel. Ich war neulich Burger essen, habe mit meiner Karte bezahlt und habe dann das Kartenlesegerät vor meine Nase bekommen und sollte auf eine entsprechende Taste drücken, wie viel Trinkgeld ich gebe. Das ist Nudging. Ah, okay. Das ist sozusagen die Aufforderung. Aber es ist ja kein Scam, kein Betrug, es ist nichts Negatives. Nein, das ist das Interessante ist aber, das kommt ja aus Amerika, ne? Ist ein Trend aus Amerika, da ist es gang und gäbe, dass man sozusagen beim Bezahlen noch sagt, wie viel Trinkgeld man gibt. Der Unterschied ist aber, in Amerika sind ja die Leute, zum Beispiel in der Gastronomie, viel freundlicher. Stärker darauf angewiesen, dass du einen sogenannten Weil die Tipp halt weniger gibst. Geld kriegen. Das ist nicht eingepreist. In Deutschland gibt es halt einen Mindestlohn, was es in Amerika nicht gibt. Ja. Ne? Und deswegen ist es dort so. Und dort gibt man in der Regel auch viel mehr Trinkgeld. Und wie Marc schon richtig sagt, es ist mit die Haupteinnahmequelle für die Leute, die dort arbeiten. Ne? Die leben von dem Trinkgeld. Ja. Der Trend schwappt jetzt nach Deutschland über. Und die Frage ist halt, Die, jetzt müssen wir. Da suchen zwei Leute die Kamera und genau. Sind enttäuscht, dass es keine gibt. Weil wir sind wieder bei René im Büro, genau. Und der Trend schwappt nach Deutschland. Ja. Und die Frage ist natürlich, macht man diesen Trend mit oder ist man konsequent und sagt, kein Trinkgeld? Zum Beispiel in der Bäckerei. Gibt man, ach so, ja. Ach, du meinst, okay. Gibt es, ich dachte, du redest vom Restaurant, weil da hast du es eigentlich in allen Bereichen. Normal und gang und gäbe. Genau, und das Nudging bedeutet halt, dass du in immer mehr Lebensbereichen wirst du davon. Aber sozusagen. Das hast du in diesen Hipster-Ecken auch immer. Wenn wir, wenn du irgendwo hier, ich kann es ja konkret sagen, ja, schon steht ein Glas für Trinkgeld. Steht ein Glas für Trinkgeld. Und ja. Ich habe das auch schon in Geschäften gesehen. Ja. Dann so ein Schweinchen, so mit einer, genau. Mit einer netten Aufforderung auch. Ja. Wie viel Prozent Trinkgeld gibt es im Restaurant? Im Restaurant meistens 10%. Ich auch. Das Problem ist, aufgrund meiner Mathekenntnisse geht das in eine Richtung immer in die Hose. Und das ist der Vorteil auf dem Lesegerät, da steht einfach 10%. Da drückst du drauf und da steht auch schon der Betrag sozusagen. Ja. Ne? Ich war nämlich neulich auch in den letzten zwei Wochen essen gewesen und habe das Trinkgeld dann bar gegeben. Also ich lege das immer bar dazu. Ja. Und ich habe gemerkt, die geben immer nicht gerne Kassenbons raus. Ich verstehe gar nicht, warum. Und dann kriegst du da so ein Mäppchen auf den Tisch gelegt mit dem Kassenbon, der dann so rausguckt. Ne? Den nehme ich immer mit dann einfach. Und ich hatte nämlich auch, das war dann so, ich habe das Trinkgeld draufgelegt, der hat das Trinkgeld runtergenommen und wollte das Mäppchen greifen. Ich hatte gar keine Chance, auf den Bon raufzugucken, weil den hat er uns ja so genannt, weil er den ins Gerät eingegeben hat. Und ich habe aber mit den Fingern den Bon unten festgehalten und er nahm das Mäppchen vom Tisch. Zerrissen. Nee, er nahm das Mäppchen vom Tisch und der Bon glitt ganz elegant aus dem Mäppchen raus in meine Hand. Und ich weiß nicht, ob er das mitbekommen hat, dass ich den Bon nachher, ich habe das Bon-Spiel gewonnen, dass ich den Bon nachher in meiner Tasche hatte. Ja, also mir ist jetzt passiert, wir waren essen mit ganz vielen Leuten und jeder hat natürlich einzeln bezahlt, ne? Und das ist auch so eine Sache, wenn du dann zur Kasse gehen musst, statt am Tisch abzukassieren, damit jeder sagt, was er gekriegt hat. Und der Letzte nimmt den Rest. Der muss immer irgendwie ein Getränk mehr bezahlen. Und das kommt mir langsam auch verdächtig vor. Und deswegen werde ich beim nächsten Mal, wenn wir in so einer Runde essen gehen, den Bon mitnehmen. Nö, werde ich sagen, komm bitte an den Tisch und dann hört ihr lieber an, was jeder hat und dann macht die Bons und dann kann nichts schief gehen. Na siehst du, wir haben zusammen bezahlt. Das wird schon mehrfach passieren. Wir haben zusammen bezahlt und das war auch der Grund, warum ich den Bon haben wollte, weil wir es dann im Nachgang auseinandergerechnet haben. Genau. Wir haben gedacht, das ist einfach viel zu kompliziert. Jetzt am Tisch, wer was hatte. Genau. Und so. Ne. Apropos am Tisch, Marc. Glück und Liebe vermehren sich, wenn man sie verschwendet. Ui. Bitte wer? Was? Glück und Liebe vermehren sich, wenn man sie verschwendet. Wer kennt ihn nicht? Alt und abgedroschen. Ja. Ist der Kalender so? Alt und abgedroschen? Nee. Gut, also du sagst Nudging, das Trinkgeld überall. Gerade im Fall von Selbstbedienung ist Nudging natürlich schon ein bisschen hart. Ja. Ich hatte den Fall, ich gehe gern mal im E-Skate in Marzahn, in diesen All-You-Can-Eat-Buffet. Fressabteilung. War mal, das war mal Mongole, dann war es ein Asiate, jetzt heißt es, glaube ich, Phoenix oder so. Keine Ahnung. Im E-Skate. Ja. Okay, kann ich dir nur empfehlen. Da bezahlst du dann und dann gibt es Sushi bis zum geht nicht mehr. Alles nicht was meins. So im geht's nicht. Das ist komplett nicht meins. Und also ich hab's nicht verstanden. Irgendein Gate? Eastgate. Ein Einkaufszentrum in Marzahn. Eastgate. Das Osttor. Ja, okay, Eastgate. Mhm. Genau. Und auf jeden Fall, da ist mir mal untergekommen, dass ja auch, da setzt du dich hin an den Tisch und dann gehst du ja im Prinzip zum Büro. Ja. Zum Büro. Buffet. Toll. Zum Buffet. Du bist im Büro, ich merke schon, du willst arbeiten. Und bezahlen tut man das irgendwie gesondert, dieses Buffet. Ich weiß gar nicht, ob das Vorkasse ist, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall kam jemand mit Getränken und der kam nur an, fragte, ich habe gesagt, eine Cola, dann kam er mit der Cola und dann hat er nur die Getränke abgerechnet und dann hat er schon beim Eingeben, er hat den Betrag genannt und hat dann gefragt, was er eingeben soll. Dann habe ich gesagt, na, den Betrag logischerweise. Das, was ich bezahlen soll. Und dann hat er den eingegeben, so ein bisschen habe ich schon gemerkt, was bremst ihn denn jetzt, bezahlt mit Karte und dann blieb er am Tisch stehen und ich dachte, was will er denn? Trinkgeld. Dann hat er gesagt, Trinkgeld. Und das finde ich ganz schön dreist. Ich meine, der hat Nudging. Das war Mobbing. Das ist die Steigerung von Nudging. Ganz ehrlich, ich gehe schon davon, dreist, wenn ich viel Geld bezahle für dieses Buffet und nur eine Cola nehme für 2 Euro oder 4 Euro, was die ja meist kosten, wofür möchte der Trinkgeld haben? Tja. Also das ist, wie du schon sagst, die kriegen ja eigentlich ihr Geld, ne? Ja. Also im Restaurant alles fein und gut, aber das fand ich ein bisschen unangemessen. Ja, das stimmt. Das ist ganz schön dreist. Und was hast du dann gemacht? Hast du doch noch was gezückt? Oder? Meine Mutter kramte dann los und ihr war es unangenehm. Er hat sie damit überrumpelt. Ja, kann ich verstehen. Ja. Na gut. Aber das Essen hat geschmeckt. Also ich kann diesen Laden wirklich sehr empfehlen. Hm. Bis auf das Benehmen. Das aber ist egal. Das also Hauptsache das Eastgate ist so ein Einkaufszentrum ja. Und da drinnen gibt es dann verschiedene Läden. Also das müsstest du also den Laden ja. Nennen, wo man eben... Ich weiß halt nicht, wie der heißt. Es ist auch nicht im Eastgate, sondern am Eastgate. Da ist ein Kino und das ist da, wo das Kino ist. Das dann ist es das Le Prom. Und im Le Prom ist es, genau. Ja, das ist nicht das Eastgate. Die alten Disco-Gänger unter uns kennen es noch. Le Prom. Le Prom. Ja. Okay. Ist gegenüber. Was heißt das? Am S-Bahnhof Marzahn. Na, die Promenade. Ist ein kleiner, kleines Einkaufszentrum. Genau, war mal ein kleines Einkaufszentrum, wurde dann durchs Eastgate in den Schatten gestellt. Hm. Beherbergt ein Kino, eine American Bar. Bowling Bar auch? Ein Diner meinst du? So eine, ja, aber so jetzt nicht von irgendeiner großen Kette, glaube ich. Hm. Genau. Mhm. Und ja, ich glaube Bowling ja. Auch, bin mir nicht ganz sicher, aber es kann sein. Ja. Ja. Und eben auch diesen Fresstempel. Verstehe. Gut. Marc, wie sieht's bei dir aus? Hast du irgendwie Sport getrieben? Hast du ein Thema? Also du hast gar keinen Zettel, keine Notizen. Nee, was ist denn hier los? Ist ja wie in der Schule hier. Marc macht aus dem Kopf. Ja. Er hat nur lauter Sprüche vor sich. Was wollt ihr denn wissen? Marc, sein Motto ist halt, lass los, dann kannst du Freiheit spüren. Ja. Nee, mein Motto ist, sobald ich merke, dass ich mich im Kreis drehe, ist es Zeit für mich aus der Reihe zu tanzen. Das ist ja wirklich gut, ja. Der ist gut, den muss ich, aber deiner ist scheiße, aber meiner war gut, den muss ich mir fotografieren. Also mein berufliches Ziel ist Freitag auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Marc. Ja, was denn? Dein Themenblock ist dran. Ja, was hören. Denn für ein Themenblock? Hast du irgendwas vorbereitet? Ach, du hast gar nichts. Nein. Achso, wir wunderbar. Wollten dir nur die Chance geben. Du bist halt zum Zuhören da. Du, hast du noch was, sonst habe ich noch was. Warte, wir haben unser Spiel heute noch. Ah ja. Was für ein Spiel? Das Berlin-Spiel. Das Berlin-Spiel. Sehr schön. Machst du aus dem Kopf, oder? Ja, immer. Aus dem Kopf. Ich habe meinen kleinen okay, hier. Oh, ja. Also, das heißt, Marc hat heute nur keine privaten Themen. Wahrscheinlich. Ja, ne, du hast doch noch was, Stefan. Dann mach mal und danach spielen wir. Ja, das ist cool. Also, unbedingt dranbleiben, denn in ungefähr 2 Minuten kommt das Berlin-Spiel. Ja, vielleicht ein bisschen mehr, in 5. Genau, ich will es auch nicht zu sehr in die Länge ziehen, aber ich habe eine coole Geschichte gehört und die wollte ich hier in dem Podcast erzählen. Mhm. Da geht es nicht unbedingt um Berlin. Warte mal, wo meine Kopfhörer? Ganz gut. Achso, das ist nicht so laut. Meine Ohrenstöpsel, ganz gut. Da hörst du mich ja zum Glück noch ein bisschen. 20 Dezibel weniger. Ja, immerhin. Ob das stimmt? Nee, und zwar... Das ist überhaupt kein Problem, da kann Stefan gut mit umgehen. Genau. Schön, jetzt haben alle Leute gemacht. Genau, als hätte Marc das in alle Spuren gesprochen. Und blöd ist natürlich, ich bin der Einzige, der Kopfhörer drin hat, der sich jetzt wirklich erschrocken hat ein bisschen. Ja, so ist das. Nein, und zwar eine wirklich spannende Geschichte und ihr könnt mal mitraten, eine was da passiert ist. Eine spannende Geschichte zum Mitraten. Und zwar eine Frau, die heute 73 ist, sie heißt Joy Milne. Ein guter alter deutscher Name. Das ist eine Supersmellerin. Die hat nämlich. Die stinkt wie Sau. Hyperosmie. Und Marc kennt sich doch aus. Hyperosmie ist. Ich habe keine Ahnung, aber Supersmelling heißt einfach, sie riecht besonders richtig, gut. Extrem. Ja. Nicht, also, nicht gut, sondern. Ich meine, ich habe euch ja schon die Eselsbrücke gegeben. Ja. Also ist Hyperosmie ist halt ein extrem feiner Geruchssinn. Ui. Ja, der wird auch beim Profiling, glaube ich, bei der Verbrechensbekämpfung oder Aufklärung irgendwie verwendet. Macht auch dort Sinn. Oh, hier riecht es nach Mord. Genau, quasi. So, und die hat irgendwann festgestellt, als ihr Mann 30 war, vor ganz vielen Jahren, dass der irgendwie plötzlich anders gerochen hat. Mhm. Und der ist dann irgendwie gestorben? Nee, das nicht. Hunde können oder er ist krank geworden. 12 Jahre später hat der Mann Parkinson bekommen. Ja, es gibt sie Hunde, Hunde können es auch riechen. So, aber schon krass, dass ein Mensch das kann. Und jetzt kommt's, da hat sie da, natürlich aufgrund der Krankheit von ihrem Mann, haben sie Selbsthilfegruppen besucht. Unsere Hörer sind keine Superhörer, also sind sie schon, aber ja. Ja, mach dir keine Sorgen, René, das funktioniert schon. Genau. Und in Selbsthilfegruppen hat sie dann festgestellt, weil die ja alle Parkinson hatten, die riechen alle gleich. Oh. Jetzt wird spannend, ne? Und dann hat sie gesagt, Mensch, dann wende ich mich doch mal an die Parkinson-Forscher an der Uni von Edinburgh. Ne? Edinburgh in Großbritannien. Edinburgh. Und da haben sie einen Test gemacht. Sie haben ihr nämlich 12 T-Shirts gegeben und 6 davon sollte sie bestimmen, wo 24 Stunden lang Parkinson-Patienten das T-Shirt getragen haben. Und was ist passiert? Sie hat alles richtig. Sie hat die 6 erraten. Und nee, nicht erraten, errochen. Errochen sozusagen. Und jetzt kommt's. Sie hat aber noch ein 7. Sozusagen ermittelt. Und da haben die Forscher gesagt, ja, das ist aber jetzt ein herber Rückschlag. Ne? Weil, irgendwie schwierig. Da hat sie sozusagen einen falsch, nee, was war das? Wie nennt man das? Falsch positiv? Falsch umgekehrt. Ja. Ja, genau. Ne? Und falsch, einfach dann war das erstmal ein bisschen so getrübt, das Ganze. Aber jetzt kommt's. Einige Monate später ist die siebte Person, die sie erraten hat, an Parkinson erkrankt. Tada! Ja. Und jetzt schließt sich der Kreis, ne? Und es war halt total cool, weil das sie ist alles andere als cool, Stefan. Aber sprich nein, ruhig weiter. Aber die Sache an sich ist cool, weil sie hat quasi vor einer möglichen medizinischen Diagnostik, hat sie das schon erkannt. Und das ist ein echter Durchbruch in der Diagnostik von Parkinson. Denn man konnte dadurch oder ist gerade dabei, einen neuen Abstrichtest zu entwickeln, der 95% Genauigkeit hat. Und dann schickt man den zu ihr nach Hause und sie erriecht dann, ob man Parkinson hat. Nein, weil es war ja so, die Forscher haben das Ergebnis natürlich genommen und haben festgestellt, dass bestimmter Talg dafür verantwortlich ist. Ne? Wir haben auch Talgdrüsen. Ach so, die kann denen ja auf die Sprünge helfen, indem sie sagt, ja, jetzt riecht sie nicht. Genau, und jetzt haben sie sozusagen den Kreis geschlossen und die Ursache gefunden. Es gibt drei bestimmte Moleküle, die diesen Geruch verursachen. Ah ja. Ne? Und daraus hat man jetzt einen Test entwickelt. Und das ist eigentlich eine coole Geschichte, finde ich. Ja, herzlich willkommen zum Irgendwas ist doch immer Wissenschaftspodcast. Heute absolut. Mit Professor Dr. Stefan. Ja. Interessant, ja. Aber nicht so überraschend, überraschend, dass ein Mensch das kann, weil von Tieren, Marc hat es ja offenbar auch. Absolut, ja. Tiere sollen sowas auch erriechen. Also Parkinson jetzt nicht im Detail, sondern man sagt andere Krankheiten. Ja, aber auch zum Beispiel. Schon krass. Ja, also. Ich weiß nicht, ob das auch mit anderen Krankheiten funktioniert. Also ich kann mit meinem Geruchssinn eine vollgekackte Windel von einer nicht vollgekackten Windel unterscheiden. Das kann ich auf 100 Meter Entfernung, ja. zum Abschluss vielleicht noch die Information. In Deutschland leiden circa 400.000 Menschen an Parkinson. Das ist nicht von wenig. 80 Millionen, ja. Ja, wenn man jetzt mit einer Prozentzahl dranhängt, würde man sagen, das ist schon wenig, aber 400.000 ist schon erstmal vier an, ja. Ordentlich, ja. So ist das. Ja, sehr zu dieser interessant. Geschichte wollte ich einfach mal hier einbringen. Gut, dann ist jetzt, Marc hat jetzt die Chance, eine Pause zu machen, wenn er will. Pipi? Will er nicht? Okay. Will er nicht? Will er nicht? Dann halt nicht. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserem lustigen Spiel. Das Berlin-Spiel. Berlin in Buchstaben. Haben wir lange nicht mehr gespielt. Und ich kann ehrlich gesagt auch gar nicht sagen, wann wir das letzte Mal gespielt haben. Das ist schon Monate her und wir sind bei G, H und I. Um ehrlich zu sein, genau, habe ich meinen Zettel gar nicht mit, deswegen gehe ich da jetzt. Machst du es aus dem Kopf? Ja, ich probiere es einfach spontan, das ist ja immer das Beste. Dann würde ich sagen, dann fange ich. Erklär es nochmal kurz für die Zuhörer. Genau, wir haben. Wer hat es erfunden? Die Schweizer. Wir nutzen jetzt die Buchstaben des Alphabets dazu, Berlin zu beschreiben. Und zwar das, was uns als erstes einfällt zu Berlin. Ein Ort, eine Sehenswürdigkeit. Was auch immer mit Berlin zu tun hat. Irgendein Erlebnis. Genau. Ein Künstler. Und wir sind jetzt bei G. Und ich fange mal an, damit du dann, Stefan, noch ein bisschen dich inspirieren lassen kannst. Ich habe mich entschieden für, mir fiel zuerst Grenzturm ein, weil das ist natürlich Berlin. Ne? Aber ich würde es mal allgemein ziehen auf Grenze, was jetzt vielleicht ein bisschen. Aber ist doch erst bei M wie Mauer. Nee. Die Grenze und der Grenzturm, die sind bei mir bei G. Und Berlin ist natürlich gezeichnet davon. Ne? Es gibt noch viele Dinge zum Thema Grenze, die zu besichtigen sind, nicht nur in Museen. Der Grenzturm Potsdamer Platz, den wir ja eingewickelt. Ja, den wir ja besucht haben in einer der Folgen, da gab es eine Spezialausgabe zu. Ja. Der ist leider ja jetzt eingebaut, weil er inmitten einer Baustelle ist und nicht umgesetzt werden konnte. Ich muss bei Grenze auch an Bernauer Straße, ist so ein Grenzmuseum. Ja. Also ein Museum klingt falsch. So eine, Berliner Mauer. Da ist ein Ausschnitt Berliner Mauer und zwar kompletter Querschnitt von Todesstreifen, Hinterlandmauer, Vorlandmauer, Grenzturm. Sehenswert, Bernauer Straße unbedingt angucken, wenn ihr da noch nicht wart. Checkpoint Charlie ist natürlich auch ein Grenzelement, was ganz präsent ist. Eastside Gallery. Und natürlich auch die Eastside Gallery. Aber wir sind ja bei G. Nee, aber das ist alles zum Thema Grenze. Ja ist, genau. Also für mich ist Berlin, verbinde ich immer mit der Grenze, mit der Grenze zwischen Ost und West. Ja. Marc, Ben G. Gasometer. Oh, schön. Es gibt mehrere Gasometer natürlich. Es ist auch nichts Berlin-Spezifisches, aber es ist eben meine Erinnerung an Berlin oder etwas, was ich damit eben in besonderem Maße verbinde. Bei mir ist es der Gasometer in Schöneberg. Ja. Ich weiß nicht, ob der der größte und prägnanteste ist. Jedenfalls ist er das heutzutage gar nicht mehr. Er steht auf dem sogenannten EUREF-Gelände, das über Jahre und Jahrzehnte irgendwie entwickelt wurde. Und mittlerweile hat man also den eigentlichen Gastank da drin irgendwie entfernt und da quasi ein Bürogebäude irgendwie reingebaut. Also nur das eigentliche Stahlgerüst, das Außengerüst ist stehen geblieben und das ist weithin sichtbar und das ist sehr hübsch. Und mein Wunsch war eigentlich immer, da mal hochzuklettern. Das hätte ich irgendwie toll gefunden. Da hat es auch Möglichkeiten gegeben, als kurz bevor sie mit den Umbauarbeiten begonnen hatten, aber das hatte ich irgendwie verbaselt. Das wird sich schon nochmal bestimmt ergeben, dass man da irgendwie nochmal hochkraxeln kann. Ich möchte behaupten, das Gasometer wurde auch für Fernsehsendungen benutzt, also dass irgendwie Fernsehsendungen aus dem Gasometer waren und ich, Talkshows, ne? Ja, irgend sowas habe ich im Ohr. Ja, das und kann irgendwie sein. Auch Günther Jauch oder so, bin mir ganz sicher. Ja. Und mein Gasometer ist das in Marienfelde. Du meinst in Langwitz? Nee, in Marienfelde ist so ein Gaspark, da sind dann auch so eine großen Kugeln. Ja, das ist doch Langwitzer Straße. Der ist aber Marienfelde tatsächlich, weil du mit dem S-Bahn, wenn du mit der S-Bahn nach Marienfelde fährst, kommst du an der Strecke dran vorbei und kannst von Marienfelde auch zu Fuß dorthin laufen. Und da kommst du an das Gasometer richtig nah dran. Ich weiß nicht, wie es in Schöneberg ist und kannst rein. Ja. Also man fragt sich immer, wozu ist das gewesen, weil man nur dieses Stahlgerüst sieht. Und es ist natürlich nur eine Geschichte, dass die Luft da drin gelagert wird. Jetzt aktuell auch. Du meinst das Gas? Das Gas, die Luft, ja. Früher war, glaube ich, sogar noch, war das Gerüst noch mit irgendwas ummantelt? Nein, als es in Benutzung war. Das Gerüst selber nicht, nein. Das Gerüst ist außen und innerhalb, auf der Innenseite des Gerüsts, hast du dann quasi, ich weiß es nicht genau, wie das damals funktioniert hat. Aber es war dann eben ein abgeschlossener Bereich und da wurde Gas reingepumpt und dann hat sich das Dach gehoben und gesenkt. Ach so, das Gerüst ist quasi nur als Führung. Ja, genau. Okay. Siehst, ich dachte, das wäre ummantelt, weil wir kennen das ja auch von vom Teufelsberg. Da sind ja diese Kugeln drauf. Ja, die Radarkugeln. Genau, und die sind ja auch nur Metallgerüste, die ummantelt sind, die ja letztendlich nur zum Schutz der eigentlichen, des einzigen Parabolspiegels da drin da ist. Ja, nee, bei den Gasometern ist es umgekehrt, das ist kein Endo, sondern ein Exoskelett. Ah ja, okay, siehst du. Also ein außenliegendes, tragendes Element. G. Stefan. Da fallen mir zwei Sachen direkt an. Nur eine Sache. Nur eine. Jeder ist ja nochmal dran, ich bin ja auch nochmal dran. Okay, dann sage ich mal Gendarmenmarkt. Wird ja mit G geschrieben. Genau, er heißt nämlich auch. Nicht mit J. Gendarmenmarkt. Der, genau. Und Touristen-Hotspot. Total. Und Weihnachtsmarkt. Habe ich direkte Erinnerung und war sehr schön immer. Ja. Ist sehr schön immer. Gendarmenmarkt, zur Ergänzung, Schauspielhaus, die zwei Döme, der französische und der Berliner Dom. Dome, sehr, nicht Döme. Döme, der deutsche und der französische natürlich. Ja. Und Dome natürlich, ja. Und Filmkulisse, unter anderem in 80 Tagen um die Welt, 2004, ja, Gendarmenmarkt. Ja. Schöne Ecke, ist ja jetzt wieder begehbar, weil ich kann mich in diesem Baustelle, ja, ein Schauspielhaus, irgendwie kommt der Platz irgendwie komplett Baustelle. Weiß ich gar nicht, ein kann Stück sein. Weit haben sie jetzt, glaube ich, wieder aufgemacht, okay. Aber sie sind noch nicht vollends fertig. Weil es war auch ein avisierter Drehort für uns, für eine der Sommerfolgen. Aber das können wir überprüfen. Sobald das Wetter wieder warm ist, werden wir ihn mit auf die Liste nehmen. Sehr gerne. Und vom Gendarmenmarkt eine Aufzeichnung machen. Da bin ich in den Sommermonaten dann sowieso häufiger, oder zumindest in den Frühlingsmonaten, weil ich dieses Jahr wieder mit RV Fit weitermache. Ah. Der Markt macht weiter Sport. Sehr schön. Genau, und diesmal bin ich im, wie heißt das, Herzhaus Berlin. Und das ist unweit des Gendarmenmarkts. Ah, ja. Okay. Dann wird Marc also aufklären und wir werden dann entsprechend dort unsere Aufzeichnung vornehmen. So, dann mein zweites G ist der Gendarmenmarkt. Nee, den hattest du, deswegen nehme ich die Gedächtniskirche. Sehr gut. Schönes Bauwerk. Was ich da echt cool finde, ist, dass es als Mahnmal in der Form gelassen wurde, wie es am Ende des Krieges dastand. Und als heißen Tipp, samstags, ich glaube fast jeden Samstag, findet um 18 Uhr, wenn ich mich nicht irre, ein kostenloses Konzert in der Gedächtniskirche statt. Okay. Da muss man dazu sagen, die Gedächtniskirche ist ja ein Komplex, das besteht aus diesem alten Gebäude, was man so von der Postkarte kennt, aber die tatsächliche Kirche ist ja in dem einem der zwei Neubauten, das ist ja so ein flacher Neubau. Hm. Weiß nicht, ob ihr mal drin wart. Sehr, sehr empfehlenswert. Also ich finde diese, da hängt ja der Jesus an der Wand, in sehr künstlerischer Form. Eigentlich also, in jeder Kirche? Ja, aber da ganz speziell, wenn, also ich glaube in Gold und dann ist diese Kirche relativ schwarz gehalten, weil du auch nicht wirklich Fenster nach außen hast. Also auf jeden Fall ein Besuch wert, auch ohne Konzert. Okay. Und wie gesagt, ansonsten sind dort tatsächlich professionelle Musiker, die dort die Nähe zum Publikum genießen und sich musikalisch übergeben quasi. Ja, und das andere ist ja dieser Glockenturm, dieses viel Spaß mit René. Dieses schmale Gebäude, so, also der neue Komplex besteht ja aus zwei Gebäudeteilen, ne? Ja. Diesen flachen Kirchenbau und also was nicht wie eine Kirche aussieht, weil es rund ist, was erstmal auch cool ist, welche Kirche schon rund. Und dann diesen Turm daneben, ich weiß nicht, ob der eine Funktion hat. Ja. Ja, ist nicht rund, ist eckig. Aber es ist eben ein Vieleck. Ja, genau. Wenn man so simpel raufguckt, ist es rund. Es hat mehr als vier Ecken rund. Okay. Jetzt noch zum, wisst ihr, wie man die Gedächtniskirche im Umgangston auch nennt? Umgangssprachlich. Nee. Also es wird den Berlinern unterstellt, sie würden sagen, der hohle Zahn. Der Hude, habe ich schon mal gehört, aber dass es jetzt die Gedächtniskirche ist, werde ich jetzt also das alte Gebäude, das was stehen gelassen wurde, das ist der hohle Zahn, weil oben die Kirchturmspitze fehlt. Ah, müsste der abgebrochene Zahn heißen. Stefan, sei nicht so kleinlich. Marc, Nummer zwei, dein G2, hast du ein G2? Ja, dein zweites G. Selbstredend der Grunewald. Oh, sehr gut. Ja, viel das zu weit größte weg für uns. Zusammenhängende Waldstück Berlins, glaube ich. Grunewald. Und das ist einfach... Ja, es ist nicht nur die grüne Lunge oder ein Teil der grünen Lunge Berlins, sondern es ist auch wirklich eine Oase zum Entspannen, zum Runterkommen. Hm. Du hast einige wenige Schritte auf unbefestigten Wegen getan dort unten und du fühlst dich nicht mehr wie im höchstbelebten urbanen Raum der größten Stadt Deutschlands, sondern du bist wirklich in einem Naherholungsgebiet. Ist der Teufelsberg Teil des Grunewalds? Weiß ich nicht. Oder bin ich geografisch woanders? Weiß ich gar nicht. Kann ich auch nicht aus dem Kopf haben. Also Grunewald ist für mich auch so ein Oberbegriff für alle Wälder, die da östlich der Havel in West-Berlin irgendwie stehen. Aber es gibt natürlich feine Abstufungen. Es gibt den Tegeler Forst, es gibt den Forst Grunewald und verschiedene andere noch. Aber eigentlich ist das ein großes zusammenhängendes grünes Gebiet, für mich zumindest. Falls euch das da draußen nicht passt, dann schreibt mir doch. Es gibt den Grunewaldturm. Ja. Oh, es gibt das Grunewaldschloss. Oh, ja. Okay. Oder besser gesagt, das Jagdschloss Grunewald, wo man ganz hervorragend speisen kann. Okay, und das macht der Teufelsberg, ist ein Trümmerberg im Westen Berlins. Man sieht, ich weiß nicht. Okay, vielleicht kommen wir bei T nochmal dazu. Grunewald, sehr schön. Sehr, sehr schön. Stefan? Ja, mir fällt da natürlich der große Stern ein. Mit der Siegessäule in der Mitte. Die Goldelse. Und die Siegessäule stand vormals? Die Siegessäule stand vormals ein Stück näher am Richtung Brandenburger Tor. Nee. Ja, zum Beispiel vom Reichstag. Auf dem Exerzierplatz vom Reichstag und wurde dann von dort transportiert zum großen Stern und steht nicht mal auf ihrem originalen Sockel, sondern der untere Teil der Siegessäule ist einfach nur, damit die Siegessäule schön dasteht. Deswegen machen wir das Spiel, René, damit du unsere Vorlagen ausführlich beschreiben. Damit wir aus jedem, der das hört, einen echten Berliner machen. Absolut. Absolut. Ich sag's jetzt nochmal in Englisch. Nein, lass es. Okay. Genau. Und was stehen nicht auch am großen Stern? Sind da nicht auch die Figuren um den großen Stern, diese Statuen, die für in die Puppen gesorgt haben, für diese Begrifflichkeit in den Puppen? Ja, für diesen Begriff, ne? Wo bis man sagt, das ist so weit weg, da laufen wir bis in die Puppen sozusagen. Wir haben das schon tausendmal thematisiert und wir haben jedes Mal gegrübelt. Großer Stern, bis in die Puppen. Guckt euch die nicht oben die Goldelse, sondern diesen Obelisken da, diese Stele, guckt euch die mal genau an, dann seht ihr dann nämlich irgendwie, da sind goldene Kanonenrohre, mehrere Reihen. Mhm. Ah, okay. Die sind auch vergoldet, damit man die schön sieht. Und das sind, glaube ich, Überbleibsel aus den napoleonischen Kriegen, aber nagelt mich nicht drauf fest. Wir können uns aber festnageln auf, bis in die Puppen hat tatsächlich seine Herkunft vom großen Stern, genau. Wo nämlich diese großen Steinfiguren stehen, die von den Berliner als Puppen bezeichnet wurden. Und dann haben wir das jetzt auch endlich mal geklärt. Ja. Genau. Geklärt. Ja. Das weitere G. Gut. Gibt es noch ein G? Ich habe kein G mehr. Ich würde, ja, es gibt natürlich jede Menge G. Wenn du noch ein G hast, mal ein paar hast du noch einen Zusatz G? Zum Beispiel die Gärten der Welt. Ach, ja, Mensch, ja, dass ich da nicht drauf gekommen bin. Die Gärten der Welt, die einzige Seilbahn in Berlin. So ist es. Die aber mittlerweile kostenpflichtig in der Nutzung ist, weil die BVG offenbar nicht zugeschlagen hat. Ja, was so geplant war. Das ist ja nicht mehr direkt Teil der Gärten der Welt. Ah ja. Ich kann auch empfehlen, eine der oder ein paar der Gondeln, wenn es noch so ist, mit Glasfußboden, wobei man sagen muss, nachdem da 100 Leute ein- und ausgestiegen sind, ist da... Alles vollgekotzt. Nee. Du hast, also ich nehme an, es ist Plexiglas und du weißt, was passiert, wenn Plastik mit Reibung in Verbindung kommt. Da ist dann nicht mehr so das glasklare Ergebnis oder Erlebnis. Also dieser Schockeffekt ist weg dann. Gut, Gärtnerwelt, hast du noch einen G? Nein. Da wäre noch der Glockenturm. Das ist das bekannteste Carillon Deutschlands vermutlich, also zumindest Berlins. Und das ist ein Carillon ist quasi ein Spiel. Also du hast dann tatsächlich einen Carillonneur, der steigt dort hoch in den Turm und er spielt dann über bestimmte Tasten spielt er dann die Glocken und kann damit dann eben direkt spielen. Ich weiß nicht, oder vielleicht ist es auch nur automatisch, keine Ahnung. Aber du hast recht. Jedenfalls ist es in der Nähe des Schwangeren Auster. Der Schwangeren Auster oder wie wir sie nennen, das Haus der Kulturen der Welt. Mhm. Genau, der Glockenturm. Übrigens, wenn man drunter steht und so ein Freund von symmetrischen Fotos ist, da kann man richtig schön unter dem Turm drunter stehen und dann nach oben fotografieren und sich so ein schönes symmetrisches Bild basteln. Guter Tipp. Genau. Gut, wunderbar, G. Dann würde ich sagen H. Okay, wie? Wir nennen einfach nur noch den goldenen Riss auf dem Breitscheidplatz. Das kennen ist dann bei der... Ach so, ja, wegen der... Bei der aufgrund des Vorfalls 2000... Genau, der terroristische Anschlag auf den Weihnachtsmarkt 17, am Breitscheidplatz. 19. Dezember, nee, 17, 18, 19? 16. 16, 17, irgendwas in den Dreh, ja. Genau, goldener Riss, der auf der Straße geht da lang. Ist, glaube ich, auch gebunden an eine kleine Gedenkstätte, ne? Also zumindest ein Schriftzug oder irgendwas. Ja. Und sowas. Hm. Dann gibt es noch den Görlitzer Park und die Glienicker Brücke natürlich. Ja, die Glienicker Brücke habe ich weggelassen, weil... wenn man sich vorbereitet. Das ist mit so weit am Rand, das ist ja dann schon Übergabestelle der Spione nach Potsdam rüber. Genau. Gut, ja, nee, also jetzt das kommt war eine Menge H. Gs. Jetzt kommt gerade so viel Gs gehabt, jetzt würde ich sagen, Stefan, einmal mach ein du H. Mal ein H. Mach hast du mal ein H? Fang du mal an, ich überlege noch. Dann entscheide ich mich beim H für den Hackeschen Markt. Ich sage mal einfach nur drei Worte. Kunst, Mode, Gastronomie. Touristen. Alles erklärt. Ja. Hinterhöfe. Äußerst Berlin. Ja. Spree. Also wenn man mal so ein bisschen, wenn man Kunst erleben möchte, also Kunst, Handwerk, so ein bisschen auch zum Kaufen. Hackischer Markt und Hackische Höfe. Einfach durch die Hackische Markt, Hackische Höfe. Genau. Sehr gut. Marc. Die Hufeisensiedlung. Die ist für mich besonders wichtig geworden, weil ich unweit der Hufeisensiedlung wohne. Das war vorher schon ein Begriff für mich, aber jetzt das wirklich mal zu kennen und da auch mal durchzulaufen, sich das anzugucken, also es ist schon ein beeindruckendes Stück städtebaulicher Architektur. Das steht auch schon ewig und drei Tage. Und es ist auch so besonders, weil die dort, glaube ich, hier so Kirschbäume irgendwie gepflanzt haben in den Straßen. Und im Frühjahr ist das also ein fantastischer Anblick. Erstmal die Häuser sind nicht rötlich, nur besonders angeordnet in Hufeisenform. Das ist auch nur ein Teil dieses großen Gebiets, sondern René hält da gerade. Also das Zentrum sieht wirklich aus wie ein Hufeisen und dann drumherum, ich weiß nicht, ob es dazugehört, sind so sternförmige Häuser. Das gehört noch alles zu der Siedlung. Das ist ein Wald, ein See in der Mitte, ein Teich. Nein, das ist ein Weiher, nennen wir das. Die Häuser sind eben auch farbig angestrichen worden, in verschiedenen Farben. Das ist also sehr, sehr freundlich. Es sind fast sehr, sehr viele Einfamilienhäuser, so Reihenhaustechnik, wenn du so willst, wenig Mehrfamilienhäuser. Und wie gesagt, dann fährst du da irgendwie durch mit deinem Fahrrad und dann stellst du fest, irgendwie, dass die Bäume irgendwie alle in voller Blüte stehen. Und es ist etwas Besonderes, das ist wirklich einzigartig. Pass auf, das Besonderste. Weltkulturerbe. Ja, UNESCO-Weltkulturerbe, krass. Ja. Tada. Fit. Unsere ehemalige, seit 2008. Unsere ehemalige Kollegin hat da mal gewohnt, René. Ah ja. Krass. Ja. Gut. Stefan? Ha. Ja. Richtig, da. Die Humboldt-Universität, stimmt. Ja, oder der Hitler-Bunker. Ja, der Hitler-Bunker, der ja sehr versteckt ist, man würde ihn nicht erkennen. Der, wo ist er denn? Steht doch eine Tafel dran. Ja, aber dass du vor einem Parkplatz stehst, ja. wo lauter Autos stehen und einfach nur ein Schild steht, hier war der Hitler-Bunker. Genau, na, da ist aber ein Eingang, ne? Da ist so eine Klappe. Würdet ihr den Leuten da draußen und mir bitte sagen, wo das ist? Wilhelmstraße. Genau, in der Wilhelmstraße. Ist das direkt in der Wilhelmstraße? Ja, und kleiner Lifehack, in den Häusern daneben wohnten Bekannte von mir. Ne? Ja. Und war schon auf manchen Fotos im Internet zu sehen, wenn Touristen dort geknipst haben, ah, ja. Den Hitlerbunker. Weil der sitzt da immer auf der Bank. Stand da im Hintergrund und hat geraucht auf seinem Balkon. Ach so, ja. Nee, wirklich, ja, wirklich unscheinbar, wirklich sehr, sehr unscheinbar. Und natürlich ist daneben ein Haus, was aber auch unscheinbar wirkt, weil es einfach nur wie eine Baracke aussieht. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob man da reinkommt. Ich glaube, das ist unzugänglich gemacht worden. Ja. Damit es nicht als Wallfahrtsort. Ja, das schon. Aber es gab schon Tage, wo die Klappe offen war, weil da irgendwelche Wartungsarbeiten oder irgendwas gemacht wurde da drin. Genau. Okay. Na, ja, aber auf jeden Fall auch Touristenziel. Ja, ohne Ende. Pass auf, dann greife ich nochmal die Humboldt-Uni auf. Oh, ja. Nicht nur, dass es der Ort ist, an dem ich studiert habe und nicht nur, dass es… Ach, du bist studiert? Ich bin studiert. Nee, es ist auch so, die Humboldt-Uni ist ja, wir reden jetzt, wenn wir Humboldt-Uni sagen, meinen wir das Gebäude unter den Linden. Die Humboldt-Uni ist aber weitaus größer. Denn, natürlich, sie hat viele Filialen, viele so wie alle Unis. Genau, Psychologie in der Dorotheenstraße, dann in Adlershof, dieses ganze Hightech-Informatik-Thema. Genau, aber… Im Vista. Die Humboldt-Uni, sehr interessant zu wissen ist, dass einige berühmte Menschen dort ihr absolviert haben. Humboldt? Nee, zum Beispiel Theodor Heuss. Ja. Ist Humboldt-Uni-Absolvent. Mhm. Gregor Gysi, habe ich herausgefunden, ist Humboldt-Uni-Absolvent. Dann haben wir noch Wolfgang Thierse, den netten, glücklichen Mann aus dem Bundestag. Ja. Ist er eigentlich noch Bundestagssprecher? Bestimmt nicht mehr. Nee, er ist kein Bundestagspräsident. Und Bundestagspräsident. Wolf Biermann, okay. Ja. Also es sind einige von denen, die da, genau. Also, Humboldt-Uni. Eine der renommiertesten Universitäten Deutschland. Hab da nur Durchlauf gehabt. Ach so. Und übrigens Geheimtipp, wenn ihr mal aufs Klo müsst. In der Humboldt-Uni? Ja, die haben Samstag, Sonntag auch offen, wenn man da mal in der Nähe ist und auf eine anständige akademische Toilette möchte. Den kann man sagen, hey, ich war heute in der Humboldt-Uni. Da geht man rein und dann geht man auf Toilette und gut ist. Habt ihr nicht von mir. Lifehack. Ist besser als so eine City-Toilette. Ja. Okay, schön. Außerdem ist das ein Premium-Tipp, den kriegt man auch nur, wenn man hier zuhört. Bis zum Ende. Ja, ich glaube ja, aber ich habe schon 100 Mal erwähnt. Gut, noch ein Haar. Ja, zum Bleistift der Hauptbahnhof. Ja, oh, wie kann man den Central vergessen? Station. Welchen meinst du jetzt? Na, den neuen. Nicht den Ostbahnhof, was der alte Hauptbahnhof der Ostbahnhof, formerly known as Hauptbahnhof. Lehrter Bahnhof, der ehemalige Lehrter Bahnhof. Du meinst jetzt den Lehrter Bahnhof? Das ist ja der aktuelle Hauptbahnhof. Ja. Naja, ein Stück verschoben. Ja, ein bisschen verschoben. Ja, spannend. Hauptbahnhof, ja. War da nicht mal das Thema, dass da die Glasscheiben von den Decken haben? Das ist ja schon lange. Das ist schon alles wieder im Lot, ne? Was da ist sogar ein ganzer Stahlträger mal runtergefallen, als das Ding gerade. Kann ja passieren bei so einem großen. Aber wisst ihr, was ich beim Hauptbahnhof finde? Zwei Dinge sind eine Katastrophe. Oh. Erstens, dass er nicht fertig gebaut wurde. Ach, ist er nicht fertig? Nee, weil der Architekt hat ursprünglich die Glaskonstruktion deutlich länger irgendwie angelegt. Ja. Und die haben gesagt, oh nee, wir wollen jetzt hier mal so langsam fertig werden und haben einfach gesagt, okay, wir kürzen das Ding jetzt einfach. Also die Bahnsteige haben natürlich ihre Länge bekommen, was man eben so braucht. Wäre auch blöd gewesen. Aber stimmt schon, haben wir nicht von da schon mal aufgenommen? Nee. Nee, wir haben vom Hauptbahnhof aufgenommen. Wir haben auch schon mal vom Hauptbahnhof aufgenommen, aber von unten. Ja, aber von unten, genau. Ah, ja. Ja, der muss ein Upgrade kriegen, der Hauptbahnhof. Aber was mich am Hauptbahnhof stört, ist erstmal, dass der John F. Kennedy Platz auf der einen Seite und auf der anderen Seite heißt Europaplatz. Und man weiß, wenn man im Hauptbahnhof ist, nicht, weiß man wo, nicht ist, welcher Ausgang ist. Ja, das ist sehr verwirrend. Ja, ja, ja. Also da würde eine Eindeutigkeit in irgendeiner Form auch die beiden Plätze man sehen. Man könnte ja mal aus. Schilder aufstellen. Das ist zum Beispiel auch sehr witzig, die U-Bahn im Hauptbahnhof zu erwischen. Die U5 ist es ja mittlerweile. Ja. Das braucht schon ganz schön viel Hintergrundwissen und Erfahrung. Das stimmt, ja. Die ist wirklich sehr, sehr versteckt. Ja, da muss man eine Weile suchen. Ja, und was mich aber am Hauptbahnhof auch noch stört, ist die Fernbahnsteige. Wie kann man so einen schmalen Bahnsteig bauen? Also wenn du da hochkommst, es sind ja mittlerweile Schilder dran, da steht nicht stehen bleiben, wenn man hochkommt. Und dann ist es durch die Rolltreppen, ist der Weg zum Stehen mega schmal. Ja. Und da stehen Leute mit ihren Koffern und dann, wenn da eine Person mit Koffer steht, ist schon kein Durchkommen mehr. Meinst du jetzt die oberen Bahnsteige? Die oberen Bahnsteige, wohlgemerkt. Genau, und das ist auch, das meinte ich gerade, der Hauptbahnhof muss ein Upgrade kriegen, weil das ist ein erkanntes Problem. Und deswegen wird er also, dass da noch nichts passiert irgendwann nochmal verändert werden, damit die Masse an Menschen auch auf den Bahnsteig passt, ja, zum Beispiel. Ja. Ansonsten das nichts einzuwenden, schöner Bahnsteig, schöne viele Etagen, kaufen viele kann man, Züge, essen kann man, Züge, genau, pünktliche alles, Züge. Alles, was man von so einem Bahnhof erwartet. Und bald dann man kann den ganzen Tag dort rumlungern. Ja. Und in diesem Jahr dann auch eine weitere S-Bahn, die da endlich hinfährt. Was für eine neue S-Bahn oder was? Ja. Welche denn? Zum Nordring nach Wedding, glaube ich. Gibt es da eine S-Bahn-Strecke? Eine direkte rein? Verbindung, ja. Wird da schon ewig gebaut. Ist mir völlig unklar. Und dann neben der U-Bahn. Ist da irgendwas Interessantes auf der Strecke? Nein, ist aber eine gute Verbindung, um vom Norden zum Hauptbahnhof zu kommen. Okay, gut. Nee, die beste Verbindung war, die U5 und die U55 aneinander zu ketten. Das war eine. Ja, das war wirklich eine gute Sache. Stefan Haar. Nicht, nee. Ja, Marc, ne? Hat auch Hauptbahnhof gesagt. Ach, Hauptbahnhof, stimmt, ja. Ja, ja, ich hatte jetzt überlegt, der Hausvogteiplatz sagt mir was. Boah, ja. Ja, mit H viel mehr. Was dabei. Verbindest du denn in besonderer Weise? Eine U-Bahn-Station, die krumm und schief ist und da war Renés ehemaliger Arbeitgeber. Das stimmt. Das ja. Fernsehzentrum das ist, was ich verbinde in Berlin. Damit. Ja. Ja. Da war N24 heute genau. Welt. Und dann haben sie in Unterföhring gebaut, ne? War das nicht und so? Und Sat.1 ein bisschen. Nee, ja. Sie haben in Unterföhring angefangen als N24. Ja. Sind dann nach Berlin gezogen. Ach so, rum war es. Und sind dann, jetzt sind sie ja Welt und sitzen in der am Potsdamer Platz bei der Spielbank. Da sind sie jetzt gar nicht mehr, genau. Also sind sie auch nicht mehr? Nee, ich meine, also im Hausvogteiplatz, genau. Ja. Was die Leute eher interessiert, ist wohl, Stefan, warum hast du gesagt, der U-Bahnhof am Hausvogteiplatz wäre krumm und schief? Na, der ist kurvig. Das stimmt, ja, der ist ein bisschen. Ja. Ja. Na gut, das ist ja nichts Besonderes. Doch, na, das ist schon was Besonderes. Aber fußläufig. Aber, kann ich ja Myriaden an U-Bahnhöfen nennen. Nee, der hat schon in der Kurve. Also ich glaube, der hat schon eine spürbare Kurve drin. Ja, ja, ja, genau. Heidelberger Platz? Kennen wir nicht. Kennt ihr nicht, okay. Was der Bauer nicht kennt, das erwähnt er auch nicht im Podcast. Ich habe gestern zum ersten Mal erfahren, dass es einen U-Bahnhof gibt, der heißt Birkenstraße. Ach so? Welche U-Bahn hätte ich dir sagen können. Kennst du? Birkenstraße, warte mal, ist das vielleicht U7? Nee. Sein? Nein. Warte mal, das ist doch Birkenstraße. Warte mal, es kann, also U7 ist es nicht. Der U5 schließt da aus und U2 auch, der Klavierung. Genau, das ist richtig. Die U9. Ja. Die war es. Und vom, zwar, ja. Du kommst vom Zoo, fährst Richtung Norden, dann kommt die Turmstraße und dann die Birkenstraße. Genau. Ah ja, das habe ich gesehen, das ist im Norden, ja. Ja, ja genau, ich wollte gerade noch sagen, vom Hausvogteiplatz zum Gendarmenmarkt ist es ein Katzensprung. Richtig. Aber in Berlin ist ja alles ein Katzensprung. Im Zentrum sowieso, ja. Dann ich habe noch ein Haar, natürlich. Das anfänglich stark umstrittene Holocaust-Mahnmal, jetzt sind wir wieder beim Hitlerbunker. Hitlerbunker, genau. Ja. 2700 Betonblöcke, die an den Holocaust erinnern. Ja. Prinzipiell gar kein Problem, optisch Kunst, ist auch okay. Ja. Ich weiß aber, es war sehr, sehr umstritten, weil es eine enorme Fläche einnimmt. Und wird von den Leuten auch nicht so als Mahnmal gesehen, weil die springen da rum und. Aber da ist der Security, die dann schon drauf mittlerweile hinweist. Man schon, kann da chillen zwischen den Dingern. Da wird gern Verstecke gespielt, da wird durchgerannt und so. Aber raufklettern ist schon ein bisschen respektlos. Das stimmt. Ja. Und da ist auch so eine, wenn man Wissen vermittelt bekommen will, dann ist da denn irgendwo versteckt ein Eingang zu der Gedenkstätte oder zu einer Ausstellung oder irgend sowas. Wo man mehr Informationen. Ich glaube, in der Regel ist das auch kostenlos, ne? Also diese bedeutungsvollen oder bedeutungsschwangeren Einrichtungen sind ja meist kostenlos, damit sie zur politischen Bildung beitragen. Das kann durchaus sein. Bin mir nicht sicher. Weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Das war mein letztes. Nee, ich meine nicht mein letztes Haar. Ich habe noch eins. Hast du ein Haar? Ja. Oh. Das Haus der Kulturen der Welt, haben wir vorhin schon genannt, die schwangere Auster. Damit verbindet mich in besonderer Art und Weise, dass ich nie drin gewesen bin. Ich auch nicht. Ich hab überhaupt keine Ahnung, wie das da drin aussieht, was da drin stattfindet. Ich bin immer von außen, ja, okay, waren wir so 50 Meter dran, hab mal geguckt und dachte so, schön, dass wir es wieder aufgebaut haben, weil die Älteren erinnern sich, da ist nämlich mal ein Teil der Dachkonstruktion einfach abgefallen. Ups. Ratschung. Das sah dann auch ein bisschen blöd aus und deswegen hat man gesagt, ja, sollte man vielleicht mal neu machen. Hat auch ewig und 3 Tage gedauert. Hm. Jetzt erstrahlt es wieder in neuem Glanz, aber ansonsten verbinde ich damit leider gar nichts. Also ich kann da ein bisschen Info geben. Ich war nämlich im Rahmen einer Sneak-Tour, wo ich auch im Hotel de Rome auf der Dachterrasse war. Hotel de Rome? Ah, genau. Das ist übrigens am August-Bebelplatz. Ist der August-Bebelplatz oder nur Bebelplatz? An der Hedwigskathedrale bei der Kommode. Hm? Ja, manchmal kommt man in Dinge rein, indem man einfach durch die Tür geht und strikt drauf zuläuft. Könnte hier so ein Hotel Spruch gewesen sein. Sehr schönes Hotel, Teppich so hoch wie, ich weiß gar nicht. Ich habe noch nie so einen weichen Teppich erlebt. Ja, und in dem Zuge war ich auch, bin ich einfach mal in die Schwangere aus da reingegangen. Da war eine Tür offen, da bin ich reingegangen. Und die haben so einen Konzertsaal drin und der ist so richtig schön. Möchte fast sagen, 70er Jahre anmutend mit Holzpaneelen und so. Also es sieht schon ganz toll aus. Das klingt spannend. Ja, ich weiß gar nicht, ob da irgendwelche Aktivitäten stattfinden in dem Teil. Ja, ja. Und man das ist höchst Rahmen aktiv, da sind immer irgendwelche Veranstaltungen. Okay. Das ist ein bisschen wie die Urania, da muss man einfach mal sich hinterklemmen. Ja. Stefan, noch ein Haar? Ein Haar habe ich gerade nicht, aber natürlich Hotels hatten wir, ganz viele berühmte Hotels. Ja. Zähl mal ein paar auf. Ja, das am Alexanderplatz, das wie Hotel heißt das? Park Inn. Park Inn, Hotel genau. Park Inn, genau. Das Hotel Adlon. Kann man es vergessen, natürlich. Am Brandenburger Tor, dann das Hotel. Man sagt immer nur Adlon, ne? Deswegen so in Verbindung mit Hotel. Das Hotel Intercontinental hinterm Zoo. Und natürlich ganz wichtig in Berlin, Hochhäuser. Weil ich gerade den Alex. Ja, weil wir keine haben, ja. Naja, genau. Also. Nee, pass auf, ich habe was mit hoch. Ja? Hohenschönhausen, Stasi-Gefängnis, schweres Ding Geschichte. Ja. Kann man sich angucken. Ja. Ist kostenpflichtiges Museum, lohnt sich aber durchzugehen. Eine sehr, sehr interessante Geschichtsaufarbeitung. Mhm. Ja. Und ich glaube, leider nicht mehr so möglich, Führung mit Ex-Häftlingen aus diesem Stasi-Gefängnis. Als ich das letzte Mal da war, war es ein Historiker, ein Junger, Mitte 20, Anfang 30. Und mit der Information im Gepäck, dass die Leute, die das da miterlebt haben, langsam ausgehen als Führungskräfte, wollte ich gerade sagen. Marc, helf mir aus der Klemme. Dazu gibt es einen Spruch, bedenke stets, dass alles vergänglich ist. So das auch passt sehr die gut, ehemaligen Insassen dieses Gefängnisses. Ja. Genau, und der Buchstabe H natürlich auch, weswegen wir jetzt eiskalt zum Buchstaben I übergehen. Und genau, nachdem wir noch die Havel genannt haben, eins der wichtigsten Gewässer. Nee, wenn Berliner Gewässer, da gibt es nur einen. Das ist die Spree. Spree. Die Havel und der Müggelsee. Existiert quasi die Havel existiert bei René einfach nein, nicht. Nein. Genauso Beschwerde schreiben gerne an. Es gibt nur den Müggelsee. So ist es. Wir haben viel zu viele Seen. Und nur den Müggelsee. Die Wuhle. Ja. Das ist so eine bodenlose Unverschämtheit. Es tut mir leid, Stefan. Wir müssen den Rest der Sendung. Wenn wir irgendwann mal zum W kommen sollten. Stefan, merkst du das? Ich höre was, aber ich sehe keinen. Ja, ja. Wenn wir irgendwann zum W kommen, kannst du gerne den Wannsee platzieren. So, jetzt sind wir bei I. Ja. Oh, I ist schwierig. I ist schwierig. I ist schwierig. Ich auch da schwer kommt getan. Natürlich das internationale Kongresszentrum, kurz ICC. Ah, das Raumschiff. Genau. Das Asbestgebäude. Das angebliche Asbestgebäude. Da ist kein Staub, kein Körnchen Asbest drin gefunden worden. Zwinki Zwonki. Nein, nicht Zwinki Zwonki. Das ist einfach ein Fakt. Ich finde, ihr solltet das mit körperlicher Gewalt austragen. Hast du hier eine Schlammbecken? Nee, okay. Dazu hat sich nämlich jemand geäußert, der tatsächlich an dem Ding mitgebaut hat. Und er sagt, er versteht dieses ganze Brimborium nicht. Wann hat er sich geäußert? Das ist nicht lange her. Oh, nach seiner Lungenerkrankung. Nee, wenn er noch lebt, kann wirklich nichts dran sein. Ja. Ist ja auch egal. Das Gebäude ist erstens überhaupt nicht egal. Und zweitens möchte ich auch nicht, dass Stefan das hier ins Lächerliche zieht. Das Gebäude ist sehr, sehr schön. Die 70er spürt man da intensiv. Ja. Brutalismus ist da angesagt. Ja, absolut. Ein richtig, richtig geiler Stil. Da gibt es in Berlin ja einige U-Bahnhöfe, die das auch mitbringen. Oh ja. Aber so stattfindet tut da auch nichts mehr. Ne? Ich war das letzte Mal da, da war so eine Schuhmesse angeblich, hat sich dann rausgestellt. Es war ein riesengroßer Schuhverkauf, wo jeder, der Schuhe hat, als Unternehmer da günstig Schuhe verkauft hat. Das war meine einzige Begegnung damit. Ja. Das ist ein Millionengrab. Das kostet uns allein nur dadurch, dass es da liegt, und nicht bewirtschaftet wird, kostet uns das einfach schweineviel Geld. Der Senat sucht seit einigen Monaten noch händeringender nach Investoren, jetzt mittlerweile auch international. Haben sie in der Abendschau irgendwann gesagt, naja, da sind jetzt irgendwelche Abordnungen des Berliner Senats tatsächlich ins Ausland gefahren und versuchen das Ding wie Sauerbier irgendjemandem anzubieten, der der Meinung ist, da kann man noch was draus machen, das streichen wir einfach blau an und dann wird das wieder. Also es sieht schon geil aus, ne? Das ist natürlich ein bisschen ab vom Schuss, wie das komplette Messegelände ja. Oh ja. Ja. Gut, aber ja, auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Ja, genau. Noch ein I? IFA. Internationale Funkausstellung, so nur in Berlin. Ja, kann ich mich sehr gut an meine Kindheit und Jugend erinnern. Ja, es war Zeit toll. Das war so ein richtiges Familienereignis. Da ist die ganze Familie definitiv geschlossen hingegangen. Mit dem ZDF-Sommergarten. Wann warst du das letzte Mal auf der IFA? Oh, das ist schon ewig her. Weil die ist im September immer. Irgendwann, ja genau. Irgendwann. Da hat er noch das Ketten gekauft. Ja, da gab es auch noch den Videotext auf die haben ja irgendwann mal das Konzept geändert und dann ist so eine Consumer-Messe geworden, ja, ne, wo einfach nicht mehr wie früher die Fernsehsender und Medienanstalten dort präsent waren. Ja gut, Funk ist nicht mehr, ja, es ist, ist mehr eine so Elektronikbörse, ne? Richtig, und das ist für mich dann. Ja, aber das ist ja mit der CeBIT, die ist auch kaputt gegangen. Ja. Ne? Fast zum selben Zeitpunkt. Absolut. Ja. Ja, ich meine, du kannst IFA jeden Tag haben, gehst im Mediamarkt. Naja, das ist ja auch nicht mehr. Oh, ja. Nee. Aber IFA ist schon auf jeden Fall noch ein Begriff mit Berlin. Genau. Ja, total. Ja. Ich hab mich echt schwer getan mit dem I. Ja. Ich habe aber das I als Kennzeichen für Berlin DDR genommen. Das in der DDR war Berlin. Das fing die Berliner Kennzeichen mit einem I an. Ja. Daher kommt nämlich auch der Name für Osler. Für den Fernsehsender 1A. Das war nämlich auch in Anspielung, war die 1 nicht als Ziffer, sondern als Strich, was auch den Berliner Kontext geben sollte. Mhm. Und war natürlich auch am Panoramaplatz 1A, deswegen passte das auch nochmal. Und du musst mal gucken, am Panoramaplatz steht ja tatsächlich ein Trabi vor diesem einen Souvenirladen. Muss man mal gucken, weiß ich gar nicht. Aber ich würde von ausgehen, dass der ein I als Kennzeichen hat. Ein I für Berlin. Ich weiß ganz ehrlich keine Ahnung, warum das ein I ist. Weil das durchnummeriert wurde einfach. Was? Mit Buchstaben. Es wurde durchnummeriert mit Buchstaben. Aber das sind ja verschiedene Verwaltungsbezirke. Die haben dann ihre eigenen Buchstaben gehabt. Kennzeichen war übrigens früher IRP 4-55. Also, Moment mal hier. Ich lese hier gerade, das Berliner Autokennzeichen IA wurde von der Berliner Polizei in der Zeit 1882 bis 45 vergeben. Die römische Zahl I, also I, eins. Das wollte ich sagen. In der ersten Stelle war dem Land Preußen vorbehalten. Hm. Da wissen wir es. Also das I hat seinen Ursprung im Land Preußen. Römisch 1. Römisch 1, B, 3. Ja, aber sehr gut. Sehr gut. 5, 7, 6. DDR-Autokennzeichen. I. Römisch 1. Ja. Mein I. Hast du noch ein I? Nein. Nein. Es gibt keine I's mehr. Doch, irgendwas ist doch immer. Mir, ja, das zum Beispiel. Der Berlin-Podcast. Das gehört zu Berlin wie. Der Ketchup zur Currywurst. Genau. Richtig. Also ich hätte noch die. Oder der Ketchup im Döner. Genau. Aua. Taxi. Genau. Ich hätte noch die Invalidenstraße. Warum? Weil die aus meiner Sicht ja auf jeden Fall ein Begriff ist für Berlin. Da sind, geht er vom Hauptbahnhof ab, ne? Hm. Und deswegen, glaube ich, haben auch viele, die nicht aus Berlin kommen, mit der Invalidenstraße zu tun. Dann wollte ich bei G noch die Grunauer Straße sagen. Und wir waren ja auch schon, wir waren ja auch schon in der Invalidenstraße am, wie hieß das Denkmal, wo wir aufgezeichnet haben im Sommer? Och, du dieses, was da aus dem Wasser rausragt. Ach, der Invalidenpark. Invalidenpark. Genau. Invalidenstraße, Invalidenpark. Okay. Ja. Also, und an der Invalidenstraße ist auch das Naturkundemuseum an der Ecke. Und der Hamburger Bahnhof. So ist es. Also da gibt es schon Hamburger einige. Bahnhof, genau, ja. Ja. Also ja, hätten wir bei Haar nicht genannt, weil einfach Hamburger Bahnhof. Hättest du sagen können, hast du nicht gemacht? Ja, aber wo hören wir auf, wo fangen wir an? Ja. Aber haben wir doch ein paar Sachen zu sagen. Apropos aufhören. Dann hätte aber jetzt hier auch die Charité benennen müssen. Ja, so ist es. Aber vielleicht haben wir das ja. Das könnt ihr selber hören. Stefan macht sich die Arbeit, aus den Shownotes die Verlinkung auf berlin-podcast.de zu bringen. Da findet ihr alle Infos. Stefan, du hast nur einen Job. Du schickst mir die Folge, René. Und, Gut. Okay, dann sind wir beim Berlin-Spiel durch. Ich würde gerne, sind wir noch schon am Ende? Ich habe noch YouTube-Tipps. Okay, dann verschieben wir die. Ja, hebt dir auf die YouTube-Tipps. Sonst hast du nächstes Mal wieder nichts zu sagen. Richtig. Ja, jede zweite Sendung hat René immer gar nichts zu sagen. Wenn man trotzdem übrigens, so viel spricht, haben wir noch nicht rausgefunden. Ich bin der Neue, falls ihr meine Stimme noch nicht gehört habt. Ach so, genau. Weil ich in den anderen Ausgaben immer nichts zu sagen habe. So, Witze. Witz Battle Runde 1. Mr. Mark. Wollt ihr erstmal ein paar kurze oder soll ich euch gleich mal eine kleine Geschichte erzählen? Hau uns erstmal ein paar kurze rein, dann können wir über die langen besser lachen. René hat ja schon kurze, also dann. Ein Schelm. Na gut, kurz, knackig, schlecht. Schreit deine Frau auch immer so, wenn sie kommt? Nö, wieso? Hat doch einen eigenen Schlüssel. Halt auch immer so den Tisch. Ja, aber anders. Na und, ist doch gut. Ja. Eine Reiterin versucht ihren ersten Sprung. Ui. Das Pferd scheut, wirft sie über das Hindernis. Schon gut, sagt die Reitlehrerin. Das nächste Mal müssen sie nur noch das Pferd mitnehmen. Okay. Wie nennt man Wälder für FKK-Fans? Wälder? Ja. I don't know. Schniedelwutz. Wälder? Wälder für FKK. Lass ihn nennt man Schniedelwutz. Ja. Oh, Wutz. Den verstehe ich nicht. W-O-O-D. Schniedelwutz. Englisch. Oh Gott, boah. Und ich sage auch noch, I don't know. Ich habe schon gespürt, dass der Englisch richtig, wird. Ja, sehr gut. Gute Intuition. So, Mark. Runde 2. Der Polizist bei der Kontrolle. Der Wagen ist ja total überladen. Also, geben Sie mir erstmal Ihren Führerschein. Ja, aber der wiegt doch höchstens 30 Gramm. Ja. So, der gute Sepp hat Besuch und den interessiert es mit der Frage, sag mal, wie spät ist es? Wie spät ist es? Egal, bevor ich mich um Kopf und Kragen rede. Kommen wir zur Pointe. Ja, darauf sagt Sepp, nee, der sagt nichts, der nimmt seine Trompete, bläst rein, woraufhin wenige Sekunden später ein aus dem Fenster im Innenhof jemand rausbrüllt. Sind Sie verrückt? Es ist 3:30. Oh. Fast die Beine nicht schlecht. War Krampf, ne? Ganz schön durchgekämpft. Stefan. Ach, ich bin dran. Ja, wir machen den Kreis. Sei unser Gast. Stimmt. Mein Auto macht ganz komische Geräusche. Na, hast du schon mal probiert, die Justin Bieber CD zu entfernen? Sehr schön. Runde 3. Ui, schon wieder ein Polizist zum Autofahrer. Ich muss sie jetzt mitnehmen zum Alkoholtest. Alles klar? In welcher Kneipe fangen wir an? Ein Gast ruft den Kellner zum Bezahlen. Der Kellner kommt an den Tisch und fragt: Was hatten Sie? Der Gast: Durst und Hunger. Ach, das war schon. Ja. Sehr gut, der war witzig. Ja, du musst auch manchmal Witze bringen, die nicht so reinhauen. Ja, es gibt klar. Leute, müssen sich auch erst dran gewöhnen. Ganz sanft, genau. Ja, der hier zum Beispiel, ne? Sie zu ihrem Mann, das Auto ist kaputt, hat Wasser im Vergaser. Oh Gott. Und er, Wasser im Vergaser, das ist ja lächerlich. Ich prüfe das mal. Wo ist denn das Auto? Na, im Pool. Gut, damit sind wir bei dem Witz angekommen, den wir jede Folge erzählen. Gefühlt. Ja. Nee, den Stefan jede Folge erzählen. Nein. So, Mark. Ihr wollt mir mit Sicherheit noch einen Bonus. Ja, Bonus. Ich kenne euch doch. Also, ja. Jetzt kommt eine kleine Geschichte. Oh Gott. Warte, ich meine Ohrenstöpsel holen. Wo sind meine Ohrenstöpsel? Ja, komm, wir packen uns so. Dieser. Bitte. Ich sag's nicht. Ich denke mir bis zum nächsten Mal ein paar schöne Spitznamen für mich aus. Bis dahin wollen wir es erstmal dabei bewenden lassen. Gut. Jedenfalls, Text. Ein Ehepaar beschließt, dem Winter in Deutschland zu entfliehen und bucht eine schöne Reise. Eine Woche in der Südsee soll es sein. Leider kann die Frau aus beruflichen Gründen erst einen Tag später anreisen, also fährt der Ehemann wie geplant erstmal vor. Dort angekommen bezieht er schon das Hotelzimmer und schickt seiner Frau per seinem Laptop einfach erstmal in eine E-Mail. Blöderweise hat sich beim Eingeben der Adresse der Mann sich vertippt und er hat einen Buchstaben vertauscht. Und so landet die E-Mail bei einer Witwe, die gerade von der Beerdigung ihres Mannes kommt und gerade die Beileidsbekundung per E-Mail abruft. Als ihr Sohn das Zimmer betritt, sieht er seine Mutter bewusstlos zusammensinken. Sein Blick fällt auf den Bildschirm, wo er liest: An meine zurückgebliebene Frau von deinem vorgereisten Gatten. Betreff, ich bin gut angekommen. Liebste, bin soeben angekommen, habe mich hier bereits eingelebt und sehe, dass für deine Ankunft schon alles vorbereitet ist. Ich erwarte dich morgen in Liebe, dein liebender Gatte. Ei, ei, ei. PS, verdammt heiß hier unten. Oh. Ja, ja. Da passt ja alles. Ei, ei, gut, ei. Mein Bonuswitz. Ein Ehepaar, ein bäuerliches Ehepaar, gerät im Stall in Streit. Im Eifer des Gefechts sagt der Mann zu seiner Frau, auf die Schweine zeigend, hier, sieh mal deine Verwandtschaft. Darauf sagt sie, ich weiß, meine Schwiegereltern. Okay. Eieieiei. Herr Wachtmeister, jemand hat mein Auto gestohlen. Na, können Sie mir eine Beschreibung des Täters geben? Nee, das nicht, aber ich habe mir beim Wegfahren das Kennzeichen aufgeschrieben. Sehr gut. Ich würde sagen, damit sind wir auch am Ende. Ja, René hat seine Witze gerade abgehakt. Also genau, ich habe alle meine Witze durchgestrichen. Ich muss mir tatsächlich immer notieren, was ich erzählt habe und was nicht, weil ich habe Sorge, dass ich irgendwann mich mal wiederhole. Aber doch, da habe ich keine Sorge, das machst du immer. Deswegen ein kleines Spiel für euch. Nehmt euch einen Zettel und einen Stift und schreibt euch auf, was ihr in den letzten Podcast-Folgen alles doppelt gehört habt. Das setzt natürlich voraus, dass ihr euch die alle anhört. berlin-podcast.de und jetzt kommt eine Weisheit von mir erst. Und dann folgt der Markt, der sucht nämlich schon fleißig. Ich kann nur sagen, du bist viel mehr als deine Gedanken. Du bist voller Liebe, Vertrauen und Inspiration. Kannst du spüren? Stefan, wo ist denn dieser Kalender her? 2. Januar. Ja, na, wie hattet ihr das Ding hier? Jede Herausforderung, vor der du gerade stehst, ist eine Einladung zum Wachsen, egal wie groß oder klein sie ist. Stefan, das Zeug muss weg, das ist ja widerlich. Ich möchte nicht, dass du so ein Blödsinn hier. Meine Vorsätze fürs neue Jahr: Single sein und arm werden. Bisher ist auch immer das Gegenteil eingetreten. Ja, der ist doch gut. Gut. Wunderbar. Ich sehe, das sind aktuelle Kalenderblätter, weil hier steht nämlich 1. Januar und das ist. Ja, ja, das ist von diesem Jahr. Oh, Stefan, regelmäßig mitbringen. Wir werten das hier alles aus. Das Material. Lass das hier. Kannst du unter deinen Kollegen. Müssen wir? Nachschub. So. Okay, also pass auf, das ist unser Lückenfüller, wenn uns nichts anderes mehr einfällt. Genau. Also gebt euch Mühe, lasst so uns auch heute gerne wieder Redaktionssitzungen machen. Ja. Dann, war's dann es. Haben wir das für heute. Folge 157. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. 159, was? Das zum einen. Und wir nahmen auf am 5. Februar 2025. Also es ist eigentlich 157. Ja, finde ich auch. Okay, ihr macht 157, ich mache 159. Gut. Um Gottes Willen, soweit ist es schon. Ja. Na jedenfalls, ich wünsche noch eine schöne Restwoche. Eine schöne Restwoche. Eine Rostwoche. Rost oder Röst, eine Röstwoche. Er ist schon in seiner Gartenlaube im Sommer, wo er sich rösten lässt. Ich sag euch. Gut, dann bleibt gesund und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss. Alexa, mach mir eine Folge. Und hier sind die Outtakes. Die Aufnahme läuft, während Marc noch Pippi geht. Marc macht jetzt die Sachen, die ihm wichtiger sind als diese Aufzeichnung. Ich habe gleich auch einen Profi-Tipp, einen Lifehack beim Einkaufen. Wow, wow, voll das Konzept hier. Das sind, alter Schwede. Aha, sehr gut. Da bin ich ja gespannt. Bin ja nicht so. Ich teile ja gerne. Wir ziehen durch. Oh so, mein. Ja, also oh, das sieht so professionell aus. Da sieht man Marc. Hallo. Halt, bist du ja nicht im Beate-Use-Podcast? Ich würde sagen, Feuer frei. Ja? Ja, war du wohl. Wirklich? Ja. Warte mal. Handys aus? Ich habe ein Handy gehört. Meins ist auf Flugmodus. Ah, Marc. Was denn? Betriebsmodus bitte auf Flugmodus. Ja. WLAN aus. Sobald ich hier das Wichtige hier. Okay, hier ist alles klar. Hier leuchtet eine rote Aufnahme, ist es korrekt? Ja, höre, die Zeit ist ich höre auch. Alle wo Stimmen. Ist denn dein Würfel? Oh, what the fuck? Gut, wunderbar. Dann haben wir das. Haben wir das, na endlich. Leute, heute können wir nicht so trödeln. Ich habe noch viel zu tun. Ich bin jetzt Laubenpieper. Wie viel Trinkgeld möchten Sie dafür geben? Geh den ersten Schritt und frag nicht gleich nach der gesamten Lösung. sind so schlecht diesmal. Nein, der ist richtig gut. Das ja, ist ja, vor allem, jetzt muss man noch einen dämlichen Titel für die Folge finden. Ja, das, na gut, so ist ja unabhängig, das ist unabhängig, ist ja unabhängig vom Intro. Der Titel der Sendung ist Achtsamkeit für dich. Ja, das passt doch. Achtsamkeit. Hervorragend. Ja. Lass uns Achtsamkeit nehmen als Titel. Ja, deine Kündigung, hättest du mal ein bisschen achtsamer sein können? Ne? Achtsamkeit, ja, sehr gut. Schreibst du eine Acht und dann Samkeit. Ja, lass uns das noch mehr verschlüsseln. Es begreift schon so keiner, warum es so heißt. Ihr seid so doof. Begreift schon so keiner, worum es bei unserem Podcast geht. Doch, wenn man die Folge dann hört, dann kann man es verstehen. Hm, was machen die da eigentlich? Sollten die nicht in Therapie sein? Therapie. René, du kannst dein Mikro gleich loslassen. So, wir sind durch. Ja, Aufnahme stoppen. Soll ich auch auf die Taste drücken? Ja, und stopp. Stopp.